Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 13. Bienengesprächen. Heute zum Thema Belegstelle und Königinnenzucht. Belegstelle, was tut man dort und wer tut was dort? Zu Gast sind wir heute gemeinsam bei Anton Schleining. Er war lange Jahre Belegstellenleiter vom Hirschgrund. Das ist bei Misselbach in Niederösterreich, im nördlichen Niederösterreich. Wir sind hier schon an der tschechischen Grenze eigentlich, in Altlichtenwart, wo ich ihn besucht habe. Im zweiten Teil dann fahren wir gemeinsam, steigen wir in die Zeller, in die Maria-Zeller-Bahn und fahren Richtung Ötscherland und treffen Heidrun Singer. Sie ist Königinnenzüchterin und hat eben auch eine Belegstelle, die sie betreibt, wenn ich richtig informiert bin. Und auch sie wird uns von ihrer Sicht aus über ihre Arbeit erzählen. Und im dritten Teil schauen wir noch zu einem Bienenstand draußen. Was ist gerade los? Ja, der Korrespondentenbericht. Diesmal von Ferdinand Schoth, dem Bergimker von den Tiroler Bienen in Seefeld, in der Nähe von Seefeld in Tirol. Von ihm aufgenommen hören wir dann auch das Tuten der Königin. Also insgesamt viel Vergnügen. Zuerst also jetzt zu Anton Schleining. Er betreibt die Bio-Imkerei Schleining in Altlichtenwart. So, da ein bisschen mehr auf dran. Gut. Altlichtenwart sind wir jetzt, gell? Das ist schon an der slowakischen Grenze. Nein, das ist im Nordosten Niederösterreich. Es hat nach Norden und nach Osten ca. 10 Kilometer zur tschechischen Grenze. Slowakische Grenze, das ist dann das Dreiländereck, das grenzt dann ungefähr in Höhe zwischen Hohenau und Ravensburg. Aber die Slowakei ist auch nicht weit weg. Dann. Ja, das ist über Hohenau fährt man zur Slowakei schon. Ah, genau. Und über Rheintal fährt man nach Tschechien. Und da geht es dann weiter nach Brünn, also auf der links, wenn man links rausfährt? Ja, da fährt man B7 und Drasenhofen Brünn. Genau, okay. Ja. Landschaftlich ist es so leicht wellig, Rapsfelder, der Raps blüht gerade, gell? Ja, es ist also bei uns ist Weinbaugebiet und Ackerbau, intensiver Ackerbau ist bei uns natürlich auch. Da ist einiges los, ja. Ja, ich stelle dir am besten mal vor, ich bin bei dir zu Gast bei Anton Schleining, Toni, sind wir der Toni Schleining, ja. Also wir sind bei der Imker ist es so. Und du bist mir bekannt worden und du bist uns bekannt worden, weil du Königinnen züchtest, beziehungsweise eine Belegstelle betreibst, beziehungsweise eine Belegstelle betrieben hast, weil du hast ja die Übergabe gemacht von den Tätigkeiten an den Hans Fuchs, der bei uns auch schon einmal zu Gast war oder wo wir schon einmal bei ihm auch zu Gast waren. Ja. Und ich darf gern mit dir wirklich in der Ausgabe der Bienengespräche Nummer 13 reden über die Belegstelle. Was eigentlich eine Belegstelle ist, wofür es gut ist und wie du dazu gekommen bist. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Ich habe da jetzt einen Honig von uns daheim mitgenommen, weil das ist unser erster Honig, den es überhaupt gibt in unserer Umgebung. Wir sind in Wien beim Belvedere. Das heißt, die Bienen sind geflogen aufs Belvedere, auf dem Botanischen Garten, Schwarzenbergpark, wo die Kastanien blühen. Und mich darf jetzt interessieren, weil wen fragt man jetzt, außer wen, der sich auskennt, wie schmeckt das für die? Was ist das in Ordnung oder ist das gut? Ist das ein Problem? Wie gehst du an die Sache an? Du riechst einmal. Ja, riechen tut das sehr gut. Ja. Okay. Ja. Also. Das ist ein typischer Frühlingshonig. Ja. Artenvielfalt. Eine Spur dünner kommt einmal vor, aber ansonsten typischer Frühlinghonig. Alles drinnen, was man im Frühling so an Blütenvielfalt draußen in der Natur findet. Ja. Ja. Und mir kommt da recht intensiv vor, das heißt, da ist wirklich, da tut sich was. Also ja, ja, das ja, ist jetzt nicht irgendwie ein Lackerl, das da herkommt. Ja, ja, der ist sehr intensiv, ja. Ist sehr, sehr geschmacklich. Ja. Ja. Wie gesagt, dass er am Anfang gleich probiert, dass ja. Hat einen sehr angenehmen, guten Duft. Ja, also nichts. Findet man nur gute Sachen. Ah, schön. Ja. Das greife ich, weil weißt, wenn man das erste Mal. Und ich meine, er kommt ein bisschen dünnflüssig deswegen, weil ich habe die Spritzprobe gemacht, das heißt ja. So geschüttelt, es ja. Ist nichts ausgespritzt, ja. Es war aber noch nicht zu zwei Drittel verdeckelt, sondern ja. Nur zur Hälfte. Aber ein Freund von uns, der ein ganz guter Koch ist, der ja. Hat uns eingeladen zum Abendessen und, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir heute am Wochenende einfach auch den ersten Honig probieren zum Schleudern. Ja, ja. Jetzt 19% Wassergehalt ist noch ein bisschen hoch. Ja, für Qualitätshonig ja. Sollte er 17 nicht überschreiten. Ne? Und dann ist er schon, dann tropft er schon dicker daher. Ja, ja, weil, sicher, ja, ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass der, wir haben im Herbst, also vorigen Jahres, die Apilife war, diese Thymolblättchen drinnen gehabt. Ja. Und das hat lang im Stock einfach so gerochen auch. Ja. Und da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass dann praktisch jetzt im Frühjahr die Bienen da noch irgendwas umtragen haben, als Honig eingelagert haben. Wo man dieses Thymol noch riecht, das kommt da nicht in Sinn. Ich habe eigentlich nichts gemerkt. Also da bin ich beruhigt, weil dann haben wir es richtig gemacht. Ich habe eigentlich nichts gemerkt. Naja, und normalerweise gibt man ja vom Brutraum keine Baum in Honigraum auf. Die Bienen, wenn sie im Frühjahr, im Frühjahr brauchen sie eh sehr viel Futter, ja. Bis einmal das erste massivere Angebot von draußen kommt. Ja. Und da wird eigentlich sehr viel von dem vorhandenen Wintervorräten aufgebraucht. Genau. Und dann, wenn es von draußen dann richtig losgeht, dann tragen die das in Honigraum und lagern es dort. Weil man sagt ja, bis zur Sonnenwende ja. Tun die Bienen ihren Honigvorrat brutferne lagern. Also das heißt, dass sie das Brutnest dabei größer machen können. Und das heißt, den dann wirklich neu einlagern und nicht an bestehenden Honig dann auftragen, umtragen? Eigentlich kaum, ja. Das also Umtragen, ja, das findet eigentlich kaum statt. Ja. Weil sie, wie gesagt, im Frühjahr eh sehr viel selber aufbrauchen. Ja. Und erst, wenn dann massives Angebot aus der Natur kommt, das, was dann eintragen wird, das wird einmal herunten schnell zwischengelagert und wird dann also im Verarbeitungsprozess nach oben angerammt und dann fertig zu Honig verarbeitet im Bienenstock. Und die haben das auch wirklich, den Honigraum neu gekriegt mit Mittelwände, den haben sie selber ausgebaut. Das heißt, ja. haben sie das alles frisch gemacht und ja. Der Honig, den wir jetzt gerade gekostet haben, ist wirklich ein frischer Honig von dem Jahr. Ja, ja. Ja. Und also ich muss wirklich sagen, ich finde das ganz interessant, dass der auch so schmeckt, weil einfach die Kastanien sind so stark da und, ja, ja. Und eben aber die ganze Umgebung. Ja, gut, danke für, ja. deinen Test. Kann ich also beruhigt haben, sagen, können wir. Ja, ja, na sicher, ja, ja, ja. Man kann sich ein kleines bisschen helfen, wenn der Honig merkt, dass er ist bei den offenen Waben recht gut, wenn man es einmal in einem trockenen Raum vielleicht zwei, drei Tage stehen lässt, dann kann sich noch etwas Feuchtigkeit vom Honig abbauen. Ja. Ja? Ja. Die Luft nimmt, wenn es warm ist in dem Raum, die warme Luft nimmt Feuchtigkeit auf und nimmt es auch vom Honig auf. Ne? Ja. Also wir sind Biobetrieb, man darf im Biobetrieb Honig nicht nachtrocknen. Genau. Genau. Ja, mit Trockengeräten. Das Einzige, was erlaubt ist, dass man eben über die Luft eben etwas Feuchtigkeit noch abbauen lässt. Ja. Sonst muss das Ganze also total ein natürlicher Vorgang sein und sonst nichts. Ja, ja. Ja. Ich meine, so gesehen, das war eine Ausnahme, dass wir das wirklich schon geschleudert haben. Sonst haben wir ja keine Eile und den lässt man einfach länger drinnen, oder? Nein, es passiert auch manches Mal bei sogenannten Massentrachten. Also wenn die sehr, sehr viel Honig jeden Tag eintragen, die Bienen, dass dann auch schnell verdeckeln und dass er dann auch nicht so trocken ist. Und wenn der verdeckelt ist einmal, dann kann er eigentlich nicht mehr gut nachtrocknen. Ne? Ja, ja. Das ist so, darum habe ich gesagt, dass er so lange noch offen ist. Also wie es bei uns ist im Schleuderraum, da rennt ständiger Luftentfeuchter, schon aus einem einfachen Grund, wenn man was waschen tut, der Honig ist hygroskopisch, der nimmt ja auch die Luftfeuchtigkeit gern an und darum soll dort, wo Honig geschleudert wird, die Luft immer sehr trocken sein, dass er eben keine Luft an, keine Feuchtigkeit annimmt. Ne? Das heißt, mit dem Luftentfeuchter macht man den Raum trocken und dann geht dann auch wirklich, wann im Honig Wasser noch zu viel ist, das dann in den Raum rein. Da kann ein bisschen was vom Honig noch herausgehen, aber das Wesentliche ist, dass nichts reinkommt in den Honig. Also wenn man den Raum am Abend nach dem Arbeiten, wenn man zusammenwascht, dass das Waschwasser sehr schnell vertrocknet ist wieder und dass die Luft eben trocken bleibt, dass der Honig nicht Feuchtigkeit aufnimmt. Und auch die Schleuder sollte man nicht zu oft waschen, weil da immer so ein bisschen Wasser drin bleibt. Die Schleuder von einem Tag auf den anderen ist überhaupt nicht notwendig zu waschen, weil da eh nichts sein kann. Also das ist nur, wenn längere Zeit die Schleuderei unterbrochen ist, muss man es natürlich schon waschen. Gefährlich ist es nur dann, wenn feuchte Luft ist dann kann und der Honig eben sich anfeuchten kann, dass er dann zu dünn wird und dann kann es sein, dass er in Gärung übergeht. Mhm. Aber solange die Luft trocken ist, solange der Honig reif ist, also wenn der mit 17% oder weniger Wassergehalt geschleudert worden ist, dann passiert überhaupt nichts. Du und Toni, eine Frage, wenn die Tracht ist, also wenn genug eintragen wird, kann ich dann einen Honigraum, da muss ich die Waben dann rausnehmen. Kann ich das spät machen oder kann ich das einfach drinnen lassen, bis halt irgendwie diese Tracht vorbei ist und dann nehme ich halt alles außer, was so drin ist? Die Tracht soll natürlich schon vorbei sein, aber speziell zum Beispiel in landwirtschaftlich intensiven Gebieten, wo der Rapshonig, also den Rapshonig, wenn man den zu lang drin lässt, kann es passieren, dass er in den Zellen bereits ein bisschen kandieren anfängt und dann bringt man ihn nicht mehr raus. Genau. Also das sollte schon sein, wenn die Tracht zu Ende ist und der Honig ist rein, dass man dann abschleudert, dass man dann herausnimmt, dass eben wirklich gut rausgeht, dass die Waben, dass da nicht irgendwelche Reste drinnen bleiben. Bis bei uns ist in der Gegend, ist speziell nach dem Raps bzw. nach dem Frühling Honig kommt sofort die Akazie. Genau. Akazie ist im Weinviertel der bodenständige Honig. Ja. Den auch die Leute immer noch sehr intensiv verlangen. Und kennen, weil sie ihn ja schon immer kennen. Ja, eben. Ja. Da ist es so, wenn da jetzt in den Waben Rückstände von Raps zum Beispiel drinnen sind, dann ist das für den Akazienhonig eine Impfung und dann bleibt er nicht so lang flüssig. Genau. Ein schöner, sortenreiner Akazienhonig kann bis zu 3 Jahre problemlos flüssig bleiben. Wenn er nicht geimpft ist durch diese Kristalle vom. Wie ist denn bei dir jetzt? Wir haben jetzt Mitte Mai. Wie geht es denn bei dir gerade am Stand und mit Honig? Hast du auch schon geschleudert? Nein, ich habe noch nicht geschleudert. Es ist die Tracht noch nicht fertig, die Frühtracht. Es ist heuer, außerdem muss man ehrlich sagen, es ist das mit Abstand schlechteste Frühjahr, das ich jemals erlebt habe. Okay, warum? Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe bei noch 50 Jahren Bienen. Warum? Warum? Die Witterung ist heuer so extrem ungünstig gewesen, speziell für die Bienen. Wenn man so betrachtet, die ganzen Wochen im Frühjahr, in der Woche haben sie maximal einen schönen Tag gehabt zum Fliegen. Oft war es in der Nacht sehr kalt. Ja? Ja. Sehr viel war bei uns windig. Weil bei uns im Weinviertel, man sieht eh, es gibt genug Windrallen und es gibt also Unmengen Wind. Da war es von der Temperatur nicht so unangenehm, aber da war so intensiver Wind, dann sind die auch nicht geflogen. Ne? Also die haben wirklich... In April eine die haben auch im ganzen April und Anfang Mai haben die wenige Tage gehabt oder wenige Wochen gehabt, wo es mehr als wir einen Tag wirklich intensiv fliegen haben können. Mache ich es mal ins Mittag oder irgendwann einmal ein, zwei Sonnenstunden, wo es geflogen sind und schon war wieder alles aus. Und draußen ist alles voller Blüten. Ne? Die Obstbäume haben blüht, die Kirschen. Es war einfach blöd. Und es war einfach die Temperatur oder das Klima war einfach ungünstig. Okay. Es war im Frühjahr einmal war es schon Anfang März war es schon eine Zeit lang warm. Dann ist dann wieder so wirklich kalte Nächte gekommen, wo es knapp über der Frostgrenze bei uns war. Man hat so das Gefühl gehabt, die Bienen haben wieder Brut abgebaut. Ich habe dann einmal im Bienenhaus einmal nachgeschaut bei ein paar Bienenvölker. Also normal für die Zeit hätten die wesentlich mehr schon Brut haben müssen. Da war verdeckelte Brut da und es war kaum offene da. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die haben da, weil es wieder kalt war, die offene Brut gleich wieder weggekramt teilweise. Also ist nichts weitergegangen. Okay. Wir haben auch aus dem Grund heuer, normalerweise fangen wir mit der Belegstelle so Mitte Mai an. Ne? Das ist so um den 15. Mai herum, ein Dienstag oder Freitag ist der Start für die Belegstelle immer. dass man mit den ersten... Damit man mit den Königinnen auf der Belegstelle aufführen kann zur Begattung. Ja. Und wie wir da gesehen haben, vorbereiten für die Belegstelle ist eigentlich, dass man spätestens bis 10. April in den sogenannten Vatervölkern, die auf der Belegstelle für die Drohnen sorgen, dass man dort spätestens bis 10. April die Drohnenwaben drinnen hat. Mhm. Damit die eben genug Drohnen anbrüten können, ja, und dass die dann, wenn die Belegstelle losgeht, dann reife Drohnen vorhanden sind. Mhm. Und da ist heuer so gewesen, am 10. April war nicht dran zu denken, Drohnen war meine jetzt. Die Völker waren einfach zu schwach dazu. Ne? Also das Ganze hat sich um 10 Tage etwa verzögert. Aus dem Grund haben wir nachher gleich dem Verband mitgeteilt, sie sollen das veröffentlichen. Belegstelle wird erst am 26. Mai die erste Aufführung sein, weil eben die natürlichen Verhältnisse das nicht zulassen, weil wir keine reifen Drohnen hinbringen bis dort, also bis zum 15. Mai. Ja, das war das zum heurigen Frühjahr. Ne? Und jetzt. Ich meine, es war natürlich auch nicht sehr kalt im Winter oder im also nein, das heißt, es war jetzt nicht die brutale Frostzeit, sondern einfach nur immer nur so komisch, ja, klamm und kalt. Ja, genau. Es ist der Winter im Unterschied zum vorjährigen Winter, der ja auch sehr mild war, da war es so, dass die Bienen relativ zeitlich zu brüten angefangen, ja, haben und dann ist es durchgegangen. Genau. Ja. Dann ist es durchgegangen, dann ist es aufwärts gegangen. Und heuer, da war das so, da ist dahin geholpert. Was ist denn dem Imker lieber? Durch, wenn es durchgeht oder dahin holpern? Nein, wenn es einmal anfängt, dann soll es weitergehen. Okay. Ja, dass er dann soll es einfach die normale Kurven nach oben nehmen, so, ja, ja, so wie es halt in der Natur so normal sein soll. Weil dieses, ich will oder ich kann nicht, das ist nicht so das Wahre. Mhm. Weil die Bienen brauchen ja, wenn dann die Blütenangebote sind, dann sollen ja die Bienenvölker auf voller Stärke sein. Ne? Was auch auffällt, voriges Jahr ist es mir zumindest das erste Mal in unserer Gegend aufgefallen, die Bienenvölker werden gar nicht mehr so stark, wie wir selber gewesen sind. Ich fürchte, ich kann das leider selber nicht untersuchen, dass wir auch schon ein kleines bisschen unter den Belastungen, die draußen durch die Chemie in der Natur stattfinden, dass wir da halt auch schon ein kleines bisschen zu leiden beginnen. Mhm. Ja, wir haben lange Zeit nichts gemerkt, also da waren eigentlich keine Probleme. Ich habe auch eigentlich seit dem Jahr 2000, haben wir jetzt unlängst einmal die Aufzeichnungen herausgesucht, habe ich keine wesentlichen Verluste im Winter gehabt bei meinen Bienen. Ja. Also im vergangenen Winter ist 0 Völker gestorben. Mhm. Ja. Ja. Ansonsten seit 2000 kann ich sagen, es war maximal 4%. Ja. Also normal hat man gesagt, bevor die Varroa gewesen ist, 10% ist normal, dass man verlieren kann. Ne. Und es waren maximal 4%. Aber im Vorjahr war es jetzt schon so, dann, wenn wir abräumen, so Anfang August, dass die Bienenvölker eigentlich wesentlich schwächer waren, als wie man es gewöhnt ist. Anfang August beim Abräumen habe ich immer Jungvölker gebildet und es war sehr wesentlich weniger Möglichkeiten gewesen, weil einfach die Bienen nicht vorhanden sind. Mhm. Und heuer, wenn ich mir die Entwicklung jetzt so anschaue, es ist zwar jetzt jede Menge Brut in den Bienenvölker drin, aber es sind immer zu wenig Bienen da. Ja? Und ich sehe auch heuer, eigentlich draußen direkt von Bienen hast du sicher nichts. Mhm. Voriges Jahr habe ich es einmal erlebt, bin ich einmal zum Bienenhaus gekommen, ich habe da so einen ca. 1,5 Meter breiten Betonstreifen. Das war in der schönsten Rapsblühzeit, ein wunderschöner Tag. Da sind sie dort nach den Bienen, auf den Betonstreifen sind sie dort gelegen und da haben sie sich gewunden. Also die haben richtig einmal ordentlich Gift abgekriegt. Die haben irgendwas erwischt. Die sind das halt, weiß man dann die auch. Die sind noch heimgekommen, das hat man gemerkt. Ja, aber ja, das, was mir, das, was jetzt verloren geht, da wo wir sagen, es fehlt uns was, das merken wir nicht, weil die gehen ja draußen schon zugrunde. Die kommen gar nicht mehr heim. Also die werden schon entwickelt von der Brut her, aber die kommen nicht mehr heim. Die fliegen aus und verschwinden einfach. Wenn die Bienen krank sind, wenn sie irgendwie verkrüppelt sind, dass sie nicht fliegen können, dann merkst du das vor dem Stock, also im Gelände, dass dort herumkrabbeln. Ne? Aber man merkt nichts. Also aber so, dass weniger entwickelt werden, das ist auch nicht. Also von der Brut her müsste es eigentlich passen, von der Menge. Ja, also von der Menge Brut, die in den Bienenvölkern drinnen jetzt ist, würde ich absolut sagen, also die müssten theoretisch stärker sein. Mhm. Mir kommt immer so vor, also dass die Flugbienen, dass die weniger werden. Ja. Wie viele Völker hast denn du, Toni? Momentan habe ich um die 50. Na, das ist ja schon eine feste Arbeit. Naja, ja. Naja, gut. Na schon, also. Ja, es gibt Leute, die haben wesentlich mehr, aber es ist halt, wie man eingearbeitet ist, nicht? Also, wenn man auf das Ganze, wenn man auf den Job eingeschossen ist, also dann ist vieles eigentlich fast keine Arbeit, nicht? Das ist fast ein Vergnügen, da zu arbeiten. Ja, ja, also, wir haben recht brave Bienen, wir können alles ohne Schutz arbeiten und das ist also ein ganz tolles Erlebnis immer. Es riecht gut, die sind brav, also man hat eine Freude damit irgendwo. Und das Bravsein der Biene ist eine Zuchtangelegenheit. Das ist eine Zucht. Das muss man schon klar sagen. Ist eine Zuchtangelegenheit. Das ist eindeutig eine Zuchtangelegenheit, sicher. Das ist eine Sache der Selektion. Und da hilft uns natürlich eine Belegstelle sehr gut weiter, weil wir dann die Vaterseite doch in einem gewissen Rahmen unter Kontrolle haben. So, und jetzt sind wir wirklich bei der Belegstelle. Ja. Die ist dazu da, die Vaterseite unter Kontrolle zu haben. So ist es, ja. Also im niederösterreichischen Bienenzuchtgesetz steht drinnen, dass eine Belegstelle einen mindestens 5 Kilometer Radius in der Umgebung haben muss, der bienenfrei sein muss, beziehungsweise 3 Kilometer davon absolut bienenfrei und weitere 2 bis 3 Kilometer dürfen Heimbienenstände sein, die aber der Rasse der Belegstelle entsprechen müssen und jährlich zu kontrollieren sind. Ja. Das heißt, dass da nicht irgendwelche Väter herum, zweifelhafte Väter herum so sind. So ist es, ja. Dass man davon ausgehen kann, dass auf der Belegstelle eine hochgradige Reinpaarung ist. Ja. Das heißt, du hast es zuerst gesagt, die Belegstelle ist praktisch ein Gebiet, bei euch heißt es Hirschgrund. Ja, gell? Genau. Ja. Ein Gebiet. Ist es so ein Waldgebiet oder Hirschgrund? Hört sich ein bisschen so romantisch an. Das Hirschgrund, das entstammt, das ist, der Guidos Kleiner war ein leidenschaftlicher Jäger. Das ist ein Imker der Gegend. Oder? Der Guidos Kleiner ist, gebürtig ist er eigentlich aus unseren Kronländern und ist. Gegen Ende seines Lebens ist er also viele Jahre in Misselbach ansässig gewesen. Aha. Und hat eigentlich seine Leidenschaft zu den Bienen hat er entdeckt bei seinem Schwiegervater, der bereits Bienen gehabt hat. Er selber war Lehrer. Ja. Und das war in Kettlersbrunn war das. Und der hat dann irgendwann, er hat ein Händchen für die Natur gehabt. Also er hat Baum veredelt, er hat Hunde gezüchtet und dann hat er auch seine Liebe zu den Bienen entdeckt. Und da ist ihm aufgefallen, das Volk im Stock Nummer 47. Darum heißt auch das Kleinerbiene die 47er. Ja? Die sind ganz besonders. Die fallen da frühzeitlich da, die sind schön grau, die sind brav. Die schwärmen nicht. Und Honig bringen sie auch viel. Und es hat er versucht, die zu vermehren. Ne? Und das sind so die ersten Schritte gewesen. Und dann hat er im Jahr 1939 hat er vom damaligen Deutschen Reichsbienenzüchterverband, damals war ja Österreich an Deutschland angeschlossen, im 39er Jahr, hat er die Belegstelle Hirschgrund zuerkannt bekommen, das hat man die gemacht. Dort haben sie dann angefangen, die ersten Gehversuche. Man war noch nicht so intensiv informiert über die Mehrfachpaarung bei den Bienenköniginnen. Hat man ein Drohnenvolk dort gehabt, also auf der Belegstelle, und hat halt dann, und so ist es dann langsam gewachsen. Es ist dann unter Webers Zeiten, die ich dann schon erlebt habe, haben die immer 7 Drohnenvölker gehabt auf der Belegstelle. Und man kann schon, also die Drohnenvölker, eben du hast es eh beschrieben, sind Völker, die Männer praktisch produzieren, die dann die Königinnen befruchten, wann dann die Imker mit ihren Königinnen daherkommen. Ja. Dann gibt es eben diese guten Männer und da sind eben mehrere Drohnen, die eine Königin befruchten. So und wenn da mehrere Drohnenvölker sind, das vermischt sie dann aber aufs Lustigste. Naja, das ist ja so, Drohnenvölker werden prinzipiell bei uns Geschwisterköniginnen genommen. Die Drohne hat keinen Vater, die Drohne hat nur einen Großvater. Das ist also eine ganz interessante Geschichte. Warte, das musst du mir bitte langsam nochmal. Also, warum hat eine Drohne keinen Vater? die Drohne entsteht, also eine Biene entsteht aus einem befruchteten Ei. Das verstehe ich, ja, genau. Eine Drohne entsteht aus einem unbefruchteten Ei. Das heißt, das ist ein rein von der Mama gemachtes Tier. Genau. Aha, daher kein Vater. Ja. Jetzt verstehe ich. Also die Drohnen sind alles Brüder, die von Von Geschwisterköniginnen sind die Drohne alle Brüder, ja? Was, von Geschwisterköniginnen? Ja, das heißt, gehen wir zu den Vatervölkern zurück, genau. Ja? Vatervölker werden immer Geschwisterköniginnen genommen. Das heißt, die sogenannte Vatermutter, die also in den Papieren drinnen steht, ja, das ist ein leistungsgeprüftes Bienenvolk, reinrassig und alle guten Eigenschaften, was halt sein soll. Mit einer super Königin. Ja, ja, von denen züchtet man sich eine größere Gruppe Geschwisterköniginnen, junge Königinnen. Aha, also junge Königin in Weiselzellen wird das praktisch gemacht, da muss man da umlarven, da tut man die Larven, lässt super füttern und dann werden praktisch Geschwisterkönigin von dieser Supermama aus diesem Supervolk gemacht. Und diese Königinnen werden schon im Jahr vorher, muss man das schon spätestens im Jahr vorher, muss man das schon vorbereiten, werden in Bienenvölker eingeweiselt und diese Bienenvölker sind dann im nächsten Jahr die sogenannten Vatervölker, also die Drohnenvölker. Das heißt, die haben dann praktisch alle Drohnen in diesen verschiedenen Völker haben dann dieselbe Mutter und keinen Vater, somit sind sie eigentlich identisch genetisch. Das heißt, man kann 7 verschiedene Vatervölker auf diese Belegstelle bringen und das ist eigentlich ein und dasselbe. Ja, wie ich zur Belegstelle gekommen bin, das war im Jahr 1985. Wie war das? 84, 85 war das, ja. Früher habe ich schon immer meine Bienenköniginnen zur Belegstelle, zur Begattung gebracht. Ich habe auch jedes Jahr von der Familie Weber, die Weber-Sklener, die sind also die Nachfolger vom Gülder-Sklener, habe ich jedes Jahr mir 4 Königinnen gekauft, immer jeweils 2 Geschwisterköniginnen von einer Linie. Ja. Es hat damals gegeben von der Sklenerbiene 6 verschiedene Linien. Mhm. Wie alle Skanika-Bienen? Ja. Ja, also das ist... Also Apis mellifera Skanika. Ja, Rasse ist Skanika und dann gibt es ja in Österreich einige Stämme der Skanika, die bekanntesten sind, also der Stamm Sklener, der Stamm Treusek. Genau. Und dann gibt es den Stamm Beschitz aus Kärnten und dann gibt es noch, also Singer ist, könnte man eigentlich auch schon fast als Stamm bezeichnen, weil der Herr Singer auch schon ewig lang seine Bienen züchtet und selektiert, ne? Hat auch genauso eine gute Kanika. Und das war dann von 84 auf 85, die Varroa hat bei uns im Weinviertel bereits fest gewütet. Mhm. Ja, wir haben auch bereits unter wissenschaftlicher Anleitung unser erstes großes Lehrgeld gezahlt und da war von 84 auf 85 hat der Herr Weber all seine Bienen verloren. Seine Frau ist schon einige Jahre vorher gestorben gewesen. Er ist schon über 70 einiges gewesen. Hat er mich angerufen, hat er gesagt, ob ich bereit wäre, für die Belegstelle die Vatervölker zu stehlen. Ihm reicht's. Er kann das nicht mehr aus. Ne? Mhm. Ja, ich habe also da dann eben zugesagt. Ich habe mich schon vorher ein bisschen mit Königinnenzucht beschäftigt, hab das gemacht dann und bin eigentlich, kann man sagen, im Frühjahr wie es Jungfrau zum Kind gekommen. Ne? Aber aufgrund deines guten Rufes schon, weil er hat ja nicht irgendwen angerufen. Ja, und dann ist dann war es halt so, na wie machen wir das jetzt? Ne? Ich habe ja keine Erfahrung gehabt, ich habe nicht gerechnet damit, dass ich das einmal machen soll. Ne? Mhm. Das haben wir dann natürlich auch, ich habe einen guten Kontakt immer gehabt, nach Lunz zum Bieneninstitut. Der Dr. Pechocker, eigentlich ein Kapazunder auf dem Gebiet Zucht, also wo es ein ganz bisschen wissenschaftlich hergeht. Ja. Also mit dem da auch ein Gespräch geführt und der hat gemeint, ja, wenn man nichts vorbereitet hat, nimmst halt die besten Völker, die du hast fürs erste Jahr und dann fürs nächste Jahr kannst du eh schon vorbereiten. Und er würde halt raten, nachdem das eine Flachlandbelegstelle ist, dass sie noch sicherer wird, dass man noch mehr Vatervölker hingibt. Ne? Mhm. Das ist mir gelungen, im ersten Jahr habe ich halt 13 Vatervölker zusammengerotzt mit Mühe, da wo man gesagt hat, ja, also das sind sehr gute Völker. Mhm. Man konnte nicht Rücksicht nehmen auf Geschwisterköniginnen, wie gesagt, das war nicht vorbereitet. Ab dem 86er Jahr, 85er ist dann schon vorbereitet worden fürs nächste Jahr. Ich habe dann meine Bienen, habe ich alle in sogenannten Containern, das sind so mobile Bienenhäuser, die man mit einem Lastwagen transportieren kann. Und da passen 26 Bienenvölker rein. Mhm. Und da habe ich dann mir also einen Bienencontainer als Vatervölker auf die Belegstelle gestellt, habe dann 26 Vatervölker gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir es eigentlich so, nachdem die Belegstelle doch immer mehr und mehr und mehr benutzt wird, haben wir die Anzahl der Vatervölker auch wieder etwas erhöht. Vorher haben wir zum Beispiel schon 32 dort stehen gehabt. Heuer werden es auch mindestens die 32 werden, vielleicht sogar noch einige mehr. Und warum braucht man dann doch so viel? Naja, es geht darum, dass man die Lufthoheit hat eigentlich. Die Lufthoheit? Ja. Je mehr eigene Drohnen dort in der Luft herumschwirren bei dem naheliegenden Drohnensammelplatz, desto mehr von denen kommen zum Zug. Und wenn da wirklich von außen also eine Drohne irgendwo hereinkommt und der die Minderheit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit, dass viele Königinnen fehlbegattet sind, sehr gering. Mathematik ist das, ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, ja. Ganz einfach, ja. Und es ist ja so, es wird im Schutzgebiet, werden ja die Bienenstände werden kontrolliert, dort wird aufgepasst, dass eben nur ordentliche Bienenvölker vorhanden sind, mit reinrassiger Abstammung, aber es sind ja auch Bienenschwärme in der Luft unterwegs und die kann keiner kontrollieren, weil es einfach im Wald nicht möglich ist, man kann nicht an jeden einzelnen hohlen Baum wissen und finden und so weiter. Mhm. Und wenn da eben also ein Bienenschwarm da durch die Gegend zieht, der natürlich auch seine Drohnen mit hat und der passt halt rassenmäßig gar nicht, dann ist es immer gut, wenn das also wirklich eine verschwindende Minderheit ist. Dass man die Lufthoheit hat. Und sag, merkt man das dann in den Königinnen, die dann begattet werden von diesen Drohnen, dass da irgendwo ein Schwarm plötzlich wieder irgendeinen frischen Wind eingebracht hat und doch, also dass die Lufthoheit jetzt nicht ausgereicht hat? Nein, kriegt man nichts mit. Es ist so, man sieht dann bei den jungen Königinnen, wenn dann die ersten Bienen schlüpfen und es ist eine Fehlbegattung vorhanden, also speziell optisch sieht man es als erstes. Das merkt man. Wenn zum Beispiel ein Backfastdrohn dran war, ne? Ja. Dann kommen auf einmal gescheckerte Bienen daher, nicht? Okay. Von der jungen Königin, nicht? Und da muss man sagen, ja, also bei unserer Belegstelle ist es so, das ist so wenig, dass man sagen kann, mit dem muss man leben können. Aber da kommt man eh drauf. Also ja, natürlich, man sieht das dann. Man kann dazu sagen, nachdem das eine reinrassige Königin ist und ist fehlbegattet, ihre Bienen sind nicht reinrassig, aber ihre Drohnen sind trotzdem auch noch reinrassig, weil ja die von der Mutter her Erbeigenschaften bringen. Ne? Richtig, ja. Aber sowas muss man unbedingt aus der Vermehrung ausschließen, weil die bringen dann wieder gemischte rassige Drohnen und so weiter und da beginnt dann die Aufspaltung. Das heißt, man hat die Möglichkeit, nur wann das passiert, dann, was macht man dann mit so einem Volk, das so gemischtrassig ist? Naja, am besten ist die Königin gleich austauschen. Weil wenn die Königin austauscht ist, dann wird nicht mehr viel passieren, weil, die Drohnen sind ja eh von das, der... Von, die die sind, sind noch reinrassig. Das heißt, da passiert nichts und die Bienen vermehren sie eh nicht. Die werden dann eh tot. Das Ganze würde dann schlagend beziehungsweise gefährlich, wenn sich so eine Königin entschließt zu schwärmen. Der Imker merkt das nicht, die ziehen aus. Nicht? Der Schwarm lässt sich dann irgendwo nieder und daheim, das Rest vom Bienenvolk, die erzeugen dann schon gemischtrassige Königin und dann die Jungkönigin erzeugt dann auch schon gemischtrassige Drohnen. Bist du deppert, aber jetzt verstehe ich es. Das heißt, dadurch, dass die aus normale weibliche Bienenlarven durch entsprechende Fütterung Königinnen entstehen können durch diese Fehlbienen, also die eben genetisch vermischt sind mit irgendwas, neue Fehlköniginnen oder man kann es Hybriden auch nennen. Hybriden, ne? Entstehen. Verstehe. Ja. Genau, weil das ist der Ausweg, dass man praktisch aus den Arbeiterinnen oder aus den Larven praktisch Königinnen macht, die aber diese genetische Hybride sind. Das ist eben der Sinn und Zweck der Belegstelle, dass man dort eben die Vaterseite eben wirklich steuern kann. Und wenn die Bienen, wenn die Imker gute Abstammungen von jungen Königinnen zur Begattung dort aufführen, es sind dort Drohnen bester Abstammung vorhanden, dann kann nur was Gutes dabei rauskommen. Ne? Und das war die Sklena-Linie, die du dann praktisch dort weiter verfolgt und entwickelt, Nummer 47. Naja, das ist die sogenannte 47er. Ich weiß, den 47er Stock gibt es im Übrigen noch. Aha, wo ist denn der? Na, der ist auf der Belegstelle steht der. Ach so. Ja. Den gibt es noch. Da war einmal vor etlichen, ich muss schon zwischen 10 und 20 Jahren her sein, war einmal in Wien eine Wandausstellung der deutschsprachigen Imker. Und da haben wir den 47er Stock auf dem Stand vom Imkerbund mit dabei gehabt. Die also einfach mitgenommen. Die Deutschen sind ja Sklener Verehrer, muss man sagen. Die haben sich vor den Stock hingekniet und haben ihn fotografiert, also wie einen Tabernakel haben die den behandelt, ja? Ja, also die haben sich Mutz gefreut. Also der ist Hand. Hat der für einen guten Ruf? Na ja, natürlich. Also das Glena-Biene ist international verbreitet. Auch das Glena selber, die haben schon, der Weber, die haben schon nach Russland auch geliefert und Deutschland ist ja sehr viel. Also ich weiß es ja von uns auch. Also wir haben da in unseren Nachbarstaaten, in allen Staaten, gibt es jede Menge Kunden. Ja? Mhm. Also das Glena-Biene ist nach wie vor sehr gefragt. Andere Länder haben halt manche nicht die Vorteile, die wir haben. Bei uns ist es halt so, also dass bis vor etlichen Jahren eigentlich nur die Kanika gehalten worden ist. Man hat einmal vor vielen Jahrzehnten hat man einmal mit einer Italiener Einkreuzung Versuche gemacht gehabt, das hat sie aber dann wieder eigentlich. Die Linguster ist ja. Ja, Linguistica. Das hat sie aber dann eigentlich wieder ganz aufgehört, das Ganze, diese Modeerscheinung, weil sie eigentlich nichts gebraucht hat. Mhm. Und jetzt zur Zeit ist es halt so, in den letzten 15 Jahren kann man sagen, hat sich also bei manchen großen Erwerbsbetrieben die Backfastbiene breit gemacht. Mhm. Und wenn die eben zu nahe an der Belegstelle wären, könnte es zu massiven Problemen kommen. Aber für die ist das Gebiet nicht so attraktiv, dass man es da anwandert oder was, ist es eigentlich kein Problem. Und die große Lufthoheit drinnen mit unseren 32 Vatervölkern, da sind so viele, ist so eine große Drohnendichte, dass man da eigentlich wirklich umringt sein müssten, dass das nicht mehr funktioniert. Das heißt, es gibt eigentlich keine von dieser Seite her große Katastrophen, dass praktisch die gesamte Zuchtarbeit für den Hugo ist. Wie es momentan läuft, läuft alles ganz gut, funktioniert auch sehr gut. Wie ich zur Belegstelle gekommen bin, damals war es noch so, man muss also natürlich, wenn man nachzüchtet, die Reinrassigkeit einmal feststellen, von dem Bienenvolk. Ja. Nur reinrassige Bienen sind in der Vererbung relativ erbtreu. Alles, was nicht reinrassig ist, spaltet sich immer auf. Das da kommt dann irgendwann einmal der Urgroßvater wieder aus. Ja. Und was heißt reinrassig über 60 Generationen? Oder naja, reinrassig heißt, also ich kann das über eine sogenannte Körung kann man das feststellen, ob die Bienen reinrassig sind. Was ist eine Körung? Eine Körung, das ist, da wird also mal die Biene selber angeschaut, welche Panzerfarbe hat die Biene, ne? Welche Hinterleibsringe, also wie schaut das alles aus? Es darf da nichts Braunes, nichts Gelbes dabei sein, die sollen grau sein. Bei der Kanika soll die Filzbinde breit sein und die Behaarung kurz. Bei der dunklen Biene, die eigentlich, kann man sagen, natürliches Verbreitungsgebiet, kann man sagen, oberhalb vom Mannheitsberg und Richtung Alpen gewesen ist. Wir sind da also eine Rassentrennlinie und wir sind im pannonischen Raum von der Kanika. Mhm. Die dunkle Biene erscheint schon mal etwas dunkler, hat schmale Filzbinden. Ist ein bisschen in Tirol, glaube ich. Ja, dort gibt es noch, Salzburg, Tirol gibt es noch einige und hat eine längere Behaarung auf diesen Filzbinden. Und dann kennt man das Ganze sehr gut am sogenannten Kubitalindex. Kubitalindex, die Kubitalzelle, die ist im Flügel vorhanden. Also man muss zur Vermessung der Flügel, muss man sich einige Bienen von dem betreffenden Bienenvolk nehmen. Die muss man wohl oder übel leider abtöten. Mhm. Und dass man dann die Flügel, die pickt man auf einen Dixo-Streifen und es wird dann mit einem Projektor auf eine elektronische Messplatte drauf projiziert und da werden dann diese drei Messpunkte von der Kubitalzelle, die werden dann gemessen. Wie dann die Abstände sind, wie die Verhältnisse ja, sind. Genau, ja, genau. Ja. Und das ist so wie ein Fingerabdruck. So auf die Art, ja. Und der Computer berechnet dann diesen Kubitalindex genau. Und das ist bei der Kanika, muss das Kubitalindex mindestens 2,53 haben. Mhm. Und die Klasse 17 darf maximal 15% betragen. Und die dunkle Biene ist also im Index wesentlich drunter. Mhm. Und da ist wenn ein Einfluss von der dunklen Biene wäre, dann ist also der Kubitalindex sinkt ab und der Anteil an Klasse 17 und darunter ist wesentlich höher. Ne? Und dann merkt man das. Dann merkt man das, ja. Also solche sind von der Vermehrung, von der Zucht natürlich auszuschließen. Alle anderen Faktoren sind ja individuell vom Züchter zu bestimmen. Mhm. Also, dass die Bienen sanft sind, das spüre ich ja eh. Mhm. Ne? dass die Bienen brav auf der Wabe sitzen, wenn ihr so ein Rähmchen herausnehmt vom Bienenvolk und dass die da schön brav sitzen. Und weitermachen. Ja, mit ihrer Geschichte. Und nicht da herumrennen und an Klumpen bilden und runterfallen oder was. Ne? Ja, und dann natürlich, wenn man aufmacht, dass nicht gleich zur Begrüßung 20 rauskommen und wollen einen stechen, also die sollen natürlich brav sein. Und auch ganz wesentlich ist, also sie sollen nicht bei jeder Gelegenheit gleich Schwarmtendenzen haben, dass sie da so, kaum noch gescheite Vorräte anklickt und schauen, naja, wir wollen jetzt da uns vermehren. Ne? Also das sollte eigentlich, die Lust zu schwärmen sollte eigentlich nur dann entstehen, wenn der Imker einer zu wenig Platz lässt. Also wenn's, das ist ja, das gehört ja zur Biene, das ist ja das ihr Lebensrettungsmechanismus, ja. Das soll ja auch nicht weg sein. So ist es, aber es sollte halt so sein, dass für uns das Ganze doch etwas besser steuerbar ist, aus mehreren Gründen. Aber es gibt einen wirtschaftlichen Grund, es ist zweitens nicht interessant, in Nachbarsgarten den Bienenschwärmen nachzulaufen. Ja. Also es ist besser, ich kann die Vermehrung selber dann durchführen, indem ich den Schwarm sozusagen vorwegnehme. Ja. Dass ich da halt einen Kunstschwarm bilde und da kann ich bestimmen, wann ich die Vermehrung mache. Ne? Mhm. Und wenn das eine gut ausgelesene Biene ist, dann ist für alle das Ganze wesentlich angenehmer. Also ich erinnere mich zurück zu meines Vaters Zeiten, da waren sicher die Hälfte der Bienenvölker, wenn du aufgemacht hast, die sind einem entgegengekommen. Die sind unter das Gewand hintere. Die haben geschaut, wenn du da keinen Reißverschluss gehabt hast. Die sind da hintere und haben gewütet. Die haben gewusst, dass stechen können da bei den Ärmeln rein und so. Ne? Oder geschaut, dass unter die Haaren kommen. Das gibt es nicht mehr. Ich brauche keinen Hut. Ja? Also wenn mir heute eine Biene, aus welchen Gründen auch wieder immer, in die Hosen reinkommt, wenn es nicht druckt, sticht die nicht. Mhm. Nicht? Also früher, oder die hätten... Ja, das hätte keine 20 Sekunden dauert, hätte ich gestochen. Ne? Und wenn sie das tut, dein Volk, dann muss man eh die Königin austauschen, dann bestellt man sie eine oder kauft sie eine, wo wieder diese Eigenschaften dann vorzüglich da sind. Ja, ja. Du, wenn man gekürt wird als Königin, ist das nicht gut für sich selbst, weil man dann, das überlebt man nicht. Eine Körung endet mit dem Tod der Königin. Nein, nicht der Königin, das werden ihre Bienen werden gekürt. Ach so, die ist Nachkommen. Das. Ach so. Ja. Das heißt, die Königin bleibt sowieso am Leben. Die Königin bleibt am Leben, na sicher. Weil man die will man nicht. Ja, man braucht circa 50 Bienen braucht man zur Körung. Für die Körung. Damit man so einen Überblick hat. Und immer reinrassig heißt praktisch, dass das stabil ist und dass da keine Zufälligkeiten mehr auftreten von den Großvätern irgendwo. Und halt über viele Generationen hin ist diese Reinrassigkeit praktisch von den Züchtern entwickelt worden. Ja, natürlich. Das ist also im eigenen Interesse und ist auch im Interesse der ganzen Umgebung, weil die Bienen wesentlich angenehmer sind für alle. Also ich wollte ja zuvor nur sagen, also bei meinem Vater da, also nicht nur, dass die Hälfte der Völker wirklich ohne Schutz fast nicht zubekennen, die haben auch den Luftraum verteidigt. Wenn man in den Garten rausgekommen ist, da sind schon entgegengekommen, nicht? Manche, ne? Und haben schon attackiert. Nicht? Also das ist auch nicht interessant, wenn es dann den Nachbarn in dem Garten mehr lassen. Man macht keine Freunde. Ja, heute, der Honig hat umkämpft. Heute, wenn man eine sanfte Biene hat, dann haben alle eine Ruhe und alle einen Frieden und alle sind zufrieden. Ne? Toni, wie bist denn du eigentlich zu den Bienen gekommen? Du sagst, dein Vater hat das schon betrieben? Der hat schon Bienen gehabt, ja. Als kleines Kind warst du dabei wahrscheinlich? Ja, hast du schon geschaut? Und als Bub hat mich das schon irgendwie fasziniert. Damals war es noch so, da hat man bei den Bienensteck hinten noch, hat man das sogenannte Baurämmchen gehabt. Da war überall hinten ein Fenster. Und das letzte Rammel ist aus der Rammel reingehängt worden, auch nicht Draht, auch nicht alles. Da haben die Bienen wild gebaut, ne? Da haben sie Drohnenbau gemacht. Ja. Und wenn da sehr viel Tracht war, dann haben sie da Honig eingetragen. Ne? Und da haben wir ja, der Vater hat dann Honig auch reingebracht in die Wohnung, ne? So Waben, ne? So Wabenhonig war ja was Gutes zum Essen. Ne? So. Ja. Und dann haben wir halt selber auch schon ein bisschen geerntet dort. Ne? Ja. Und wenn es böse waren, alles offen stehen lassen. Und dann hat es halt am Abend meinem Vater ein bisschen Zoff gegeben, nicht? Ne? Ja, weil offen stehen lassen. Aber das hat mich halt schon immer fasziniert, das Ganze. Was denn eigentlich genau? Was hat dich da fasziniert? Na, das ganze Treiben in dem Bienenvolk hat mich fasziniert. Und auch das Schwarmfangen war dann eine recht interessante Jagd immer. Nicht? Also der Baum hat nicht so hoch sein können, dass man nicht da nachher ist und den Schwarm unbedingt haben wollte. Nicht? Ganz extrem haben wir mal, da hat es einen alten Ziegelofen gegeben. Und die Ziegelofen Rauchfänge, da waren so Luftschächte eingemauert und sind auch mal drinnen gesessen. Da sind wir 15 Meter Hecken innen rauf, da waren innen Steigeisen, haben aufgestemmt und haben das Bienenvolk raus da. ein Waben reingehängt, nicht? Aber die Bienen draufgingen, mit der Schnur runtergelassen, unten ist einer gewesen mit der Kiste. Also wir haben da schon Sachen aufgeführt, dass seinerzeit als Kinder oder als Jugendliche, man war vom Wesen Biene eigentlich recht fasziniert, und wenn man gesehen hat, also es gibt da Brave auch, mit denen man kann. Die Besen, die hat man halt ein bisschen gemieden. Nicht? Und weil man einfach weiß, ein Bienenschwarm hat einen Wert. Das kriegt man mit, weil wenn sich der Vater mit Bienen beschäftigt, ist man einfach, ein Bienenschwarm ist was Wertvolles. Ja, natürlich. Es entsteht wieder ein neues Volk. Also die bauen ja recht fleißig, die bauen ja wunderbar, die Waben wunderbar aus, bauen recht fleißig. Und bevor sie schwärmen wollen, sind sie die letzte Zeit ein bisschen faul. Das merkt man schon, wenn ein Volk schwärmen will. Die fliegen nicht mehr so recht und so. Und dann am Tag des Schwarmes, da zieht er dann ein Teil davon aus. Und dann, wenn sie der Schwarm dann gesammelt hat und der in seiner neuen Behausung ist, na, die müssen dann schauen, die müssen herbeischaffen, ist ja nichts da. Das sind ja eigentlich in einem leeren Stock, wenn man es einfängt, da hat man ein neues Rämmchen, gibt man einer eine mit Mittelwände, und dann dürfen sie schaffen. Ja, wenn es der Imker gefangen hat, haben sie das Glück, wenn draußen in der Natur nichts ist, dann kann er ein bisschen zufüttern, dass was weitergeht. Wenn in der Natur genug ist, braucht er nichts machen. Braucht er nur schauen, dass genug Platz ist. Ne? Weil sie haben an sich vor dem Schwärmen ihren Honigmagen volltankt, das heißt, dass sie ein bisschen über 2-3 Tage kommen. Genau. Ja. Und dann muss Tracht geben, damit es starten kann. Damit sie dann eben wirklich bauen können. Weil dann brauchen sie schon Energie, dass das neue Volk aufbauen können. Ne? Ist ja eigentlich so eine natürliche Selektion, weil die das nicht schaffen und schwach sind, werden sie nicht weiter vermehren. Das hat er eigentlich ja von der Evolution her durchaus zum Stärkung. Ja, es ist halt natürlich so weit, greift es so weit, dass er die Natur ihr Angebot hat. Wenn da jetzt ein Schlechtwetter ist, während der Schwarm gefallen ist und 14 Tage Regenwetter ist und die können nicht raus, dann nutzt die natürliche Selektion auch nichts. Das war's. Ja, gut, die sind erledigt worden praktisch, und dann wird sie irgendwo von einem anderen Land oder von einem anderen Gebiet was wieder einfliegen und schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Die Kunst der Imkerei ist ja praktisch in diesem Naturgefüge, da seinen Plan zu verfolgen. Ja, naja, es ist halt jetzt seitdem da von der indischen Biene, da die Varroa-Milbe dann in Europa Einzug gehalten hat, ist es halt so, dass die Bienen ohne dem Zutun des Imkers eigentlich verloren sind. Das heißt, man muss jetzt wirklich, weil sonst würden sie es nicht überleben eine Zeit lang, aber dann ist es es laufen ja schon Versuche, eine Varroa-tolerante Biene herauszuselektieren. Genau. Aber es ist halt ein sehr, sehr mühsamer Weg. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas in 10, 20, 30 Jahren schaffen kann, was in der Natur alles über Jahrhunderte und Jahrtausende gewachsen ist. Ja. Das heißt, Varroa, praktisch tolerante Biene, das wäre dann so, dass die besser erkennen, dass irgendwo ein Varroa in der verdeckelten Brut ist, und die wittern das und die räumen das dann aus. Das wäre so die große... Zum Beispiel. Oder sind nicht so empfindlich oder haben keine Ahnung... Ja, oder sie haben weniger attraktive Lockstoffe für die Varroa, dass die zu den Nahrungsquellen nicht so findet. Also da wird es wahrscheinlich vielfältige Wege geben. Man muss halt immer beobachten, weil wir schauen uns jetzt auch schon an, wir sind da bei dem ACA-Zuchtverband dabei, und wir schauen uns da schon an, also im Frühjahr einmal den natürlichen Milbenabfall, was halt in den Volk drinnen ist, und dann schaut man sich das Ganze nachher im Hochsommer nochmal an, mit der sogenannten Staubzuckermethode. Da werden dann also eine gewisse Menge Bienen in einen Behälter reingegeben, Staubzucker draufgestrahlt, und dann wird die Bienen mit dem Staubzucker halt einmal intensiv, dass sie sich intensiv verstauben, und da können sie die Varroa nicht mehr aufhalten. Dann kann man dann also über zwei Siebe kann man dann den Staubzucker wieder von den Bienen trennen und auch die Varroa vom Staubzucker trennen, und kann dann sagen, es waren so viel Gramm Bienen und da sind so viel Stück Varroa, und kann da hochrechnen, wie hoch der Befall ist. Mhm. Ja. Und da kann man dann feststellen, wenn eben da Bienenvölker sind, die was also da sehr wenig Varroa-Befall haben, dass man die natürlich auch anschaut, ob die anderen Leistungen, die anderen Charaktereigenschaften passen, und dass man sagt, also in der Zucht, tut man eben speziell solche Völker berücksichtigen, wo sich die Varroa nicht so stark vermehrt. Aus welchen Gründen auch immer das ist, das kann man dann einfach sagen, okay, wenn wenig Varroa ist, dann hat er irgendwelche Vorteile. Das Volk hat Eigenschaften, wo sich die Varroa nicht so stark vermehrt. Schauen wir uns das einmal an, wie das in der Zucht ausschaut. Und es gibt bescheidene Fortschritte, aber der große Schritt, der wird jetzt schon noch einige Zeit dauern. Da werden wir sehr lang suchen. Aber es macht die Zucht interessant. Sag, wenn du eine Belegstelle betreibst, dann kümmerst du dich, dass eben Drohnenvölker dort sind. Betreibst du dann auch deswegen auch Zucht? Also bist du eigentlich ein Züchter, der vorteilhafte Bienen züchtet und weiterentwickelt, Stichwort Sklena? Ja. Oder ist man, wenn man eine Belegstelle betreibt, noch nicht notwendigerweise ein Züchter? Also ich stehe auf dem Standpunkt, wenn man eine Belegstelle mit Vatervölkern ausstattet, dann ist es sicher immer von großem Vorteil, wenn man selber Züchter ist. Weil man ist als Züchter interessiert, besseres Material seinen Kunden zu verkaufen. Und wenn ich das selber noch steuern kann, die Vaterseite, dann werde ich natürlich dort auch immer besseres Material einsetzen, damit eben meine Königinnen, die ich dort zur Begattung bringe, gute Qualität sind und dann natürlich profitieren auch alle Kunden, alle Imker, die auf der Belegstelle ihre Königinnen begatten lassen, profitieren auch davon, von dem Ganzen. Mhm. Ja? Und wenn man da nur wahllos irgendwelche Vatervölker hinstellt, dass halt Drohnen dort sind, das Ganze, das geht hundertprozentig in die Hosen. Also so kann es nicht sein. Da muss man schon sehr sorgfältig auswählen. Also da braucht man schon ein bisschen Beobachtungsgabe und dann muss man sich natürlich auch ein ganz bisschen in seinen Aufzeichnungen umschauen, wie schaut es aus, also dass man die beste Vatermutter herausfindet immer. Ich habe schon ein paar Leute getroffen, die sagen, sie haben vom Schleining die Königinnen und sagen, das sind gute Königinnen. Ja, unsere sind brav, das gefällt einem allen eigentlich. Und das ist auch kein Interessenswiderspruch praktisch, dass man eine Belegstelle betreibt mit Drohnen, mit Vatervölkern und dass man Königinnen züchtet. Das passt, das geht Hand in Hand, das sind eigentlich zwei Facetten einer Medaille. Ja, natürlich. Es ist ja. Warum soll ich, aus welchem Grund soll ich eine Belegstelle sonst betreiben? Ich war nicht der Betreiber. Der Betreiber ist der Niederösterreichische Imkerverband von der Belegstelle Hirschgrund. Ja. Ich war der Belegstellenleiter und der für die Vatervölker Verantwortliche. Ich habe die Vatervölker gestellt. Ne? Und das macht jetzt in Zukunft der Fuchshans und der Betreiber ist der Niederösterreichische Imkerverband. Verstehe, ist es der Betreiber. Das ist ein, wie bei der Zeitung, da gibt es einen Herausgeber und da gibt es einen Chefredakteur. So ist es, ja. Und der Niederösterreichische Imkerverband. Und den Besitzer, einen Eigentümer gibt es auch noch. Aber ist andere. Nein, der Grundeigentümer ist irgendwas Mistelbach. Okay. Ja. Und der Imkerverband betreibt eben diese Belegstelle Hirschgrund als öffentliche Belegstelle. Da kann jeder Imker aufführen, der die Bedingungen erfüllt. Ja. Und dann gibt es noch der zweite, die auch öffentlich ist, vom Niederösterreichischen Imkerverband, die betreibt die Fachschule in Waadt. Genau. Das ist das Höllental, ne? Richtig, ja. Ist auch öffentlich, kann auch jeder hinstellen. Und dann gibt es noch einige Belegstellen von der ACA, war früher, sind Leute, die mit dem Bieneninstitut Lunds eng verbunden sind, betreiben diese Belegstellen, die sind da entlang vom Alpenvorland entlang, ne? Also Lunds, Maria Zell in der Gegend da entlang. ACA, Austrian Canica Association. Genau. Der Singer hat ja da auch am Ötscher seine Belegstelle und im Maria Zeller Gebiet hat er irgendwo ein sogenanntes Reinzuchtgebiet, wo der Herr Singer eben seine Bienenköniginnen zur Begattung hat. Ne? Hey, Moment, jetzt haben wir ein zweites Wort. Wir haben eine Belegstelle und ein Reinzuchtgebiet. Ja. Ich dachte, das ist dasselbe. Nein, ist nicht ganz dasselbe. Okay, eine Belegstelle ist einfach zum Königinnen befruchten lassen von den Drohnen, von den Vatervölkern. Ja, ja. Was ist ein Reinzuchtgebiet? Ein Reinzuchtgebiet, das ist ein Gebiet, wo nur reinrassige Bienenvölker vorhanden sind, wo aber die Vatervölker sozusagen nicht so selektiert sind. Da ist nur, sie sind reinrassige Bienen in dem Gebiet. Und wenn man dort eine Königin zur Begattung hat, dann weiß man nicht genau den Vater. Alles klar. Man weiß, dort aber reinrassig, sind, das weiß man. Dort sind viele Reinrassige am Werk, aber man weiß nicht, wer es genau ist. Nicht? So gesehen gibt es dort auch eine Lufthoheit, aber so quasi der Normalbetrieb ist halt, verstehe schon. Ja, so ist es. Ja. Naja, es ist, Österreich ist vielfältig. Ne? Naja, kleinräumig ist es auch, ja, was ja. Vor- und Nachteile hat. Ja. Jetzt, wie ist es bei dir weitergegangen? Also als jugendlicher Kind hast du praktisch eine Berufsausbildung dann gemacht? Ja, ich bin Tischler, also Vater hat eine Tischlerei gehabt, ich bin Tischler. Ich bin hat der Vater auch schon nebenbei betrieben? Ja. Ich bin dann Tischler? Ja, ich bin dann da, 1975 habe ich dann da in Altlichtenwart begonnen, die Tischlerei. Mhm. Die ersten Jahre habe ich also die Bienenzucht, also mit dem Vater ein bisschen was gemeinsam gemacht und dann sind diese erste Ölkrise gekommen. Ja, und dann in den 70er Jahren. Ja, und dann ist die zweite Ölkrise gekommen. Ne, da ist auch wirtschaftlich ein ganz großer Umbruch damals passiert. Ne, da sind dann diese ersten Baumärkte entstanden, dann diese großen Möbelmärkte und so weiter. Das, was natürlich uns Tischler dann Marktanteile genommen hat und uns noch wesentlich mehr gefordert hat. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe mir ein zweites Standbein. Mhm. Mir taugt die Bienenzucht eh. Ich tue die Bienenzucht als zweites Standbein einmal vergrößern. Nicht? Und habe dann ja eben begonnen, die ersten Gehversuche Königinnen für den Verkauf zu züchten. Da habe ich halt so viel Umsatz, als ich gemacht habe, habe ich für Inserate ausgegeben. Und der große Durchbruch ist dann gekommen, wie ich dann zum Belegstellenleiter geworden bin, wie der Herr Weber dann aufgehört hat. Der hat zu seinen Kunden gesagt, passt auf, der Schleining ist mein Nachfolger. Wenn es Königinnen braucht, geht es zu ihm. Von heute auf morgen sind viele Kunden auf einmal vorhanden gewesen. Und dann war es so, also der Herr Weber hat einmal gesagt gehabt, Toni, den Index kannst du nicht schleudern, das brauchst du nicht. Ist damals in seiner Zeit gut gegangen. Was heißt das? Naja, Index, es ist Kapitalindex, Gehörung. Er hat gesagt, das brauchst du nicht. Nicht? Er hat immer nur geschaut, dass sie brav sind, dass sie nicht schwärmen, dass sie Panik bringen. Aber vergiss den Index. Vergiss das, ja. Dann ist es so gewesen, zwischen 85 und 90 hat dann Lunds ein Körprogramm am Markt gebracht, also entwickelt, dass sich dann Imker, die dort Kurse gemacht haben und so weiter, die haben sich das alle gekauft, ich unter anderem auch. Und dann ist die Körerei losgegangen und da sind die ersten bösen Briefe gekommen, ja Schleining, du, was du da jetzt lieferst, die sind ja gar nicht reinrassig. Ne? Weil praktisch der Sinn dieser Körung, des Kapitalindex ist jetzt nicht, dass das eine großartige Biene ist, sondern das ist die Bestimmung der Reinrassigkeit. So ist es, genau. Und dann habe ich gesagt, also Freunde, nicht mit mir. Nicht? Ich habe dann einmal meinen ganzen Bestand einmal durchgekehrt, einmal geschaut, was also wirklich dahinter ist. Und gesagt, also, wenn der Herr Weber damit leben hat können, ohne dem Ganzen, ich kann es nicht mehr, ich lasse mich da nicht schimpfen, das habe ich nicht notwendig. Ne? Habe alles durchgekehrt, habe feststellen müssen, 75% entsprechen nicht den Kanika-Standard. Das sind wunderbare Bienen, brav, alles. Ja? Aber entsprechen in der Körung nicht dem Kanika-Standard. Jetzt habe ich auf die 25%, die überblieben sind, auf die habe ich dann aufgehängt und habe dort angefangen zu züchten. Ja. War da auch genug brave Ja, ja, ja, natürlich. Ja. Und dann ist es so gewesen, ich bin auch in der damaligen Zeit irgendwann dann in den Vorstand vom Imkerverband gerufen worden. Der Landesrat Blochberger war seinerzeit Obmann. War ja auch für Agrar zuständig. Selber war er Imker, hat also für die Imker ein bisschen was übergehabt. Er hat damals auch eingeleitet, dass die Imkerschule von Wiener Neustadt nach Waadt kommt und so und dann vom Land weitergeführt wird als landwirtschaftliche Fachschule. Und hat er gesagt, na, da müssen wir was tun. Die Belegstelle, das tun wir alles gehören. Es ist dann das ganze Belegstelle ins Schutzgebiet gekehrt worden, die heimischen Imker, die dort waren. Waren 90%, was nicht passt haben. Dann haben wir umgeweiselt. Dann haben wir alle Königinnen da drinnen getauscht. Das war dann also ein ordentlicher Brocken Arbeit, war das Ganze dann. Zuerst hat man halt versucht, haben wir gesagt gehabt, naja, probieren wir das. Und für den Verband ist es am billigsten, wenn man denen Imkern Weiselzöhn gibt. Das Ende vom Lied war, es waren nicht allzu viele, die haben ja keine Erfahrung gehabt mit sowas. Ja. Die haben da kaum legende Königinnen in eine Bienenvölker eingebracht, also das nächste Jahr. Nein, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Das funktioniert auch heute noch so, wenn bei der Kontrolle festgestellt wird, dass jenes Bienenvolk ist umzuweiseln, dann kriegt der Imker einen Termin. Auf den Termin muss er die Königin in dem Volk gesucht haben und in einen Käfig eingesperrt haben, dass man es nehmen kann. Und bis anderthalb Stunden, bevor man hinkommt, die Königin zu tauschen, muss er die Königin bereits aus dem Stock rausnehmen, dass sich das Volk weisellos fühlt. Mhm. Ja? als Geschichte immer Anfang September, dass man da die notwendigen Umtauscharbeiten macht. Und dann bin ich halt hinkommen mit der Reinsuchtkönigin. Haben wir die Königin, die der Imker dort wegnehmen hat müssen, die hat man dann entsorgt und hat dem Volk eine Reinsuchtkönigin gegeben. Nach einer Stunde, anderthalb fangen die schon zum Wahn an, meine Mutter ist als Königin nicht da, fühlen sie sich schon weislos. Und da sind sie auch sehr gerne bereit, eine neue Königin aufzunehmen. In diesem Käfig mit Futterteig, der dann in den nächsten zwei Tagen aufgefressen wird. So ist, ja. Der große Fehler... Die Begleitbienen lässt man schon weg, glaube ich? Die kann man weglassen, kann man auch dabei lassen. Okay. Ich persönlich lasse meistens weg. Also ich denke mir, dass es für die Königin weniger Stress ist, wenn es da ganz alleinig dann drinnen ist. Okay. Ja. Ja, das heißt... Das heißt, so funktioniert dann die Umweislung auf eine Reinzuchtkönigin. Ja. Warum würde man das dem Imker vorschreiben, dass er seine Königin austauschen soll? Nicht. Nein, da geht es um die Imker im Schutzgebiet. Ach, im Schutzgebiet? Ja. Und da gibt es ja Imker, die man kennt. Ja. Ach, und denen kann man das schon sagen. Gebiete, wir müssen, Kapitalindex passt nicht, Die müssen. Freuen Sie die darüber? Am Anfang haben sie die Haare aufgestellt. Ne? Also sie haben eh selber so super und so weiter. Inzwischen ist es so, sie freuen sich, wenn man kontrollieren kommt, da ist der Kaffee am Tisch. Oder sonst irgendwas, auch jeder will haben, dass man bei redet, nicht? Und so, und es passt einfach. Sie haben Vorteile gesehen. Einer hat mir mal gesagt, der war in seinem Zivilberuf war ein Finanzbeamter. Und der hat wie ein Kosmonaut Honig geschleudert bei seinen Bienen. Hat er gesagt, stell dir vor, jetzt kann ich ohne Schutz Honig schleudern und nicht einmal eine sticht mich. Also, das war eine Aussage, ne? Die ist gesessen, ne? Und man hat sie auch dann gemerkt, ne? Am Anfang gesagt, dass da haben sie ein bisschen gemeckert, dann haben sie gesehen eigentlich, dass sie keine Nachteile haben, dass sie auf einmal zu einer Biene zugehen und die nicht mehr attackieren, ne? Honigleistung stimmt natürlich auch, ne? Mhm. Also ja, jetzt ist es so, also, dass die Imker eigentlich alle sagen, das muss so erhalten bleiben, das ist so wichtig, das ist gut für uns, ne? Und wie viel sind das in Das sind so im Schnitt 12 bis 14 Imker. Das ist ja so auf und an. Ja, es ist eine überschaubare Masse, ist das Ganze. Ja. Jetzt in den letzten Jahren, durch diese ganzen Neueinsteigerförderungen und Kurse und so weiter, sind natürlich auch im Schutzgebiet ein paar junge Imker dazugekommen. Wobei man sagen muss, die jungen Leute, die sind Gott sei Dank alle sehr aufgeschlossen und sehr kooperativ. Für denen ist das eine Selbstverständlichkeit. Da stellt einer überhaupt nichts in Frage. Die sagen, wenn das so ist, wenn das gesetzlich verankert ist und so weiter und ich habe einen Vorteil, dann passt es. Und der Landesverband stellt den Imkern im Schutzgebiet frei, ob er einer die unbedingt notwendigen Völker umweiselt oder er darf selber seine Königinnen züchten und darf sie gratis auf der Belegstelle zur Begattung aufführen. Weil sonst zahlt man was? Gebühr? Ja, sonst zahlt man bei was uns da, auf der, die Mitglieder vom Niederösterreichischen Imkerverband zahlen 4 Euro pro aufgestellte Königin. Und Mitglieder und die nicht beim Niederösterreichischen Imkerverband Mitglieder sind diese Aufführer, die zahlen 5 Euro. Und wie darf ich dann meine Königin nennen, wenn ich sie aufgeführt habe und mit den Drohnen sie dort gepaart hat? Ja, und die trage ich mir jetzt wieder heim. Ja. Wie heißt die dann, diese Königin? Wenn Reinzucht? Ja, wenn die Mutter der Königin, die sie selber gebracht haben, von einer Reinzuchtkönigin ist, die Drohnen dort sind auch von einer Reinzucht, dann können sie es Reinzuchtkönigin nennen. Sie kriegen eine Zuchtkarte für eine Reinzuchtkönigin. Okay. Wenn die Mutter keine Reinzuchtkönigin ist, was dann? Na, dann ist es eine normale Wirtschaftskönigin. Eine Wirtschaftskönigin. Ja, würde es dann hinbringen auf die Belegstelle oder ist es dann nicht sinnvoll? Naja, das ist eine Geschmackssache. Also normalerweise bringen die Leute Königinnen, die von Reinzuchtköniginnen abstammen, weil das ist ja der Sinn der Sache. Ne? Und wenn man so jetzt so verschiedene Königinnen nebeneinander stellt, die Reinzuchtkönigin, was hat die für einen Wert in Euro? Die wird verkauft für belegstellenbegattete Reinzuchtkönigin. Naja, die werden verkauft, kann man sagen, zwischen 35 und 70 Euro. Und dann gibt es ja Königinnen, die kosten 300 Euro. Was sind das für Königinnen? Ja, das sind dann leistungsgeprüfte, gekörte Königinnen. Also dieses Körprogramm durchlaufen haben, wo man dann einfach wirklich diesen wissenschaftlichen Hintergrund auch hat. Und Leistungsprüfung, dass die mindestens ein Jahr bereits in die Leistung gegangen sind und da muss also die Leistung über 100% sein, also vom Durchschnitt. Ne? Also leistungsgeprüft, ja. Leistungsgeprüfte Königinnen. Die Reinzuchtköniginnen sind die zweiten. Ja. Wirtschaftsköniginnen sind die, die am Stand so praktisch entstehen und auch von den Drohnen der Umgebung befruchtet werden. Ja. Gibt es denn nur Königinnen? Wirtschaft? Nein, das haben wir schon alles. Haben wir schon alles. Nein, es ist, je mehr Abstammungen von Reinzuchtköniginnen draußen am Land sind, umso mehr reinrassige Drohnen sind. Aber eine Wirtschaftskönigin, wenn sie von einer reinrassigen Mutter abstammt, hat ja auch ihre reinrassigen Drohnen. Ne? Genau. Und aber dann ist sie kein, also die Kinder der Königinnen, also die dann, also wie soll ich sagen, die nachgezüchteten Königin der Reinzuchtkönigin, werden die auch noch Reinzuchtkönigin genannt? Nein, nur wenn sie auf der Belegstelle begattet werden. Ja, genau. Ja. Dann kann ich sie noch immer reinzuchten. Ja, wenn die kontrolliert angebaut sind. Ne? Ja. Und dann kriege ich auch ein Zertifikat, wann ich dort war, auf der Belegstelle. Zuchtkarte. Ja. Und jetzt noch von der Art her, die erste Aufführung, das ist ja, klingt ein bisschen so eine Hochzeitsaufführung irgendwie. Also die erste Aufführung ist das irgendwie mit einer Feier verbunden? Nein, das ist eine ganz eine technische Geschichte. Erstens ist ein Datum, da kann man hinfahren. Ja. Dann setzt man sie mit dem Belegstellenleiter in Verbindung, der schaut, ob das passt. Speziell in unserem Fall auf der Belegstelle Hirschgrund gibt es auch einen Belegstellenwart. Ja. Aha. Der Belegstellenwart ist eigentlich also die helfende Hand des Belegstellenleiters. Ne? So wie der Turnwart, der die Arbeit macht. Ja, bei uns ist das die Frau Benedek, die Familie Benedek, die stammen aus Erdberg, die ist eine Imkerin, eine alte, leidenschaftliche Imkerin und bei denen ist die Belegsche draußen ja ein zweiter Garten. Ah ja. Sind also so richtige Naturliebhaber. Naturliebhaber und die sind, bei uns ist die Belegstelle zweimal in der Woche offen für die Imker zum Aufführen und zum Abholen, das heißt, das sind immer Dienstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr offen. Also am Abend? Ja. Und wie lange bleibt man da oben dann mit seiner Königin? Naja, wenn Schönwetter ist, ist so, dass sie in der Regel die Königin etwa nach 10 Tagen Eier legen. Ja. Aber wenn man nach 14 Tagen kommt, dann ist es zu 99% sicher, dass die, was nicht verloren gegangen sind beim Hochzuchtflug, dass die dann in Eilage sind. Das heißt, ich komme mit einem sogenannten Begattungskästchen, da ist die Königin drin, die stelle ich dorthin. Da hat sie Arbeiterbienen drinnen zur Versorgung und dann fliegt die aus, wird begattet und nach 10 Tagen hole ich es wieder ab. Ja. Und die würde dann schon, dann noch dort, dass sie Eier legt, wenn nicht, gibt es ein Problem. Nein, die muss man schon kontrollieren, also ob die legen. Ne? Dann wir müssen da ganz bisschen das Ganze auch mitschreiben, ne? dass man mal weiß, wie der Begattungserfolg auf der Belegstelle ist. Das will man ja auch alles ein ganz bisschen wissen. Ja, und dann fährt eben der Imker mit seinen Königinnen mit den entsprechenden Anzahl Zuchtkarten nach Hause. Ne? Wenn er vom Wetter her Glück hat, kann sein, dass also zwischen 75% und 95% der Königinnen in Eilage gehen. Ganz selten natürlich auch gibt es also das 100% funktionieren. Aber das ist nicht alleine vom Züchter abhängig, es ist immer ein bisschen vom Wetter abhängig. Und es kann auch passieren, dass einmal eine Königin auf dem Hochzeitsflug von einem Vogel abgefangen wird. Und das kann auch mal passieren. Kann auch passieren. Ne? Und kriegt man die Begattung mit? Sieht man das dort, wenn man schaut und hört? Ganz, ganz selten. Ich habe es zweimal gesehen. Ja? Die Königin, die fliegt da so eine Wellenlinie. Echt mit freien Augen gesehen. Und zwar war das, haben wir die Vatervölker direkt auf der Belegstelle oben stehen gehabt. Und jetzt haben wir es aber dann schon seit vielen Jahren nicht mehr direkt oben stehen, sondern in einer kleinen Entfernung, ungefähr 200-300 Meter Luftlinie entfernt, stehen die große Menge der Vatervölker und auf der Belegstelle selber stehen nur mehr eine kleinere Menge, also vorig schon waren es zum Beispiel 6. Also das hat einen einfachen Grund, es gibt Zeiten, trachtlose Zeiten und da sind natürlich auch die Bienen von den Vatervölkern vehement auf der Suche nach Nahrung und da segieren sie dann natürlich auch an die Begattungskassel herum und wollen dort vielleicht sie Futter holen, ne? Und wenn da nicht so viele Turten sind, einmal direkt, dann ist die ganze Sache etwas ruhiger. Ne? Verstehe. Und aus dem Grund haben wir da eben einen Teil der Vatervölker auf einer Distanz, die ist für die Bienen und für die Drohnen und für die Königinnen vom Fliegen her null. Ne? Und für uns ist es doch etwas angenehmer. Und die haben dann eine eigene Tränke unten, die Vatervölker. Oben auf der Belegstelle ist eine eigene Tränke, ist also gar keine so eine große Drängerei auf der Tränke, weil die brauchen ja im Sommer, wenn kein natürliches Wasser vorkommen ist, muss man ja auch für Wasser sorgen, dass die Wasser kriegen. Wenn es sehr heiß ist, brauchen die unbedingt Wasser zum Kühlen auch daheim. 500 Meter weg geht auch ein großer Teich. Ja, ist schon zweit oder na, ist das, na, geht na, das noch? Es ist so, wenn es im Frühjahr ist, wenn es so widrige Zeit ist, man merkt ja dann, sie fliegen so nicht, aber es fliegen einige Bienen in einem sehr hohen Ton, das sind die Wasserholer. Ja? Ah, die hört man? Die hört man, ja. Das ist im Frühjahr, aufpassen einmal. Ja? Mhm. Ja? Und die fliegen fast bei jedem Wetter, wenn sie brüten, brauchen sie Wasser. Ja? Und ich habe halt bei meinen Bienenständen überall ganz in der Nähe eine Tränke, sodass die eigentlich ständig damit versorgt sind und dass die nicht weit fliegen müssen. Da daheim beim Heimbienenstand ist es so, dass da vis-à-vis Nachbar, die haben einen Schwimmteich, einen Naturschwimmteich und dort haben sie, der hat am Strand hat einen kleinen Bereich, da wo das Wasser ganz seicht ist und dort dürfen sie sich Wasser holen. Und sonst hat er die ganzen Ufer sehr steil gemacht, weil er gemerkt hat, dass da alle Bienen sitzen, ne? dass er seine Ruhe hat. Jetzt sitzen sie da auf dem Sandstrand, holen sich dort ein bisschen Wasser, aber sie sind also sehr viele, bei mir Gott sei Dank recht gut an die Tränke gewöhnt, also die ganz in der Nähe vom Bienenstand ist und dort haben sie ja Wasser und bei Belegstelle gibt es auch Tränke und bei den Vatervölker gibt es das. Es ist bei uns notwendig. Ja, also, man merkt es, wenn einmal die Tränke leer ist, es ist im Sommer sehr heiß und die Tränke ist, die brauchen, also wenn es sehr heiß ist, in einer Woche ist da also 120 Liter Fassel weg. Na, okay. Ja, und man merkt es dann eh, also wenn es sehr heiß ist und sie haben kein Wasser, dann sind sie ein bisschen angefressen. Mhm. Ja, also dann merkt man, dass sie eventuell ein bisschen grantiger werden. Ne? Also darum, ich gebe ihnen immer Wasser. Ich meine, ich selber will auch trinken, warum sollen die Tiere nicht trinken können? Die Jäger machen ja heute auch schon, dass draußen dem Wild so Tränken anbieten, wo es eben keine natürlichen Vorkommen gibt. Ne? Also mache ich das genauso auch. Ja. Es ist ja auch, wenn man es ganz genau nimmt, im Bienenzuchtgesetz vorgeschrieben, wenn kein natürliches Wasser ist, dass man eins anbieten muss. Man kann nicht. Auf 500 Meter werden sie sicher bei schönem Wetter problemlos hinfliegen. Mhm. Bei nicht so gastfreundlichem Wetter riskiert man natürlich, dass mehr Wasserholer dann draußen bleiben. Mhm. Ne? Ja, das heißt, die Königin fliegt so in Wellenlinien? Ja, und das ist die Königin, wenn sie von einem Thron begattet wird, dann geht einmal das Bärchen ein bisschen runter. Ne? Der Thron macht seine Begattung und stülpt sein Gerät aus und fällt eigentlich von der Königin runter. Ja? Der ist dann gleich sofort tot. Das war die letzte schöne Sekunde in seinem Leben. Ne? Und der nächste Thron, der ist schon wieder drauf, der möchte auch unbedingt fortpflanzen. Wenn der die Königin, der Thron runtergefallen ist, dann steigt sie auf. Und der nächste Thron, wenn sie der an ihr festhält, dann geht wieder das Ball wieder runter. Ne? Und so geht es. Es gibt einen Film auch davon. Und wie gesagt, ich habe es auf der Belegstelle zweimal mit freien Augen gesehen. Aber das in 30 Jahren. Ja? Also es ist nicht so oft zum Sehen, weil es ist auch da gewesen, weil es direkt oben im Container war das. Ja? Und hört man das auch? Was? Wenn die Drohnen nachmittag fliegen, da fliegen so viele Drohnen, die da einen Wirbel machen, da kann man also diese einzelnen, kann man da nicht unterscheiden. Das ist ja, da fliegt ja Unmenge Drohnen am Nachmittag, wenn es warm ist. Ja? Und dann hat die Königin befruchtete Eier für ihr ganzes Leben und das war's. Ja, ja. Dann hat sie, wenn sie mit der entsprechenden Menge Drohnen begattet worden ist, dann kehrt sie zurück in ihr Begattungskastel, in ihre Behausung, dauert nur 1 bis 2 Tage und dann fängt sie mit Eierlegen an. Man sieht es manches Mal, wenn sie nach Hause kommt, hat sie noch das sogenannte Begattungszeichen. Das heißt, dass er das Geschlechtsorgan vom Thron noch einen Teil in ihrem Hinterleib und das stoßt dann ab. Weil die Vorgängerdrohnen, da tut immer der vom Vorgängerdrohnen, der tut also mal den Weg freimachen, dass er zum Zug kommen kann. Ne? Da krampelt der diesen Begattungsapparat weg von der Königin. Und wenn es dann nach Hause kommt, da ist kein Drohnen mehr gewesen, der was da das Ganze ausgeputzt hat, dann passiert das auf natürlichem Weg. Mhm. Toni, jetzt glaube ich, haben wir es eigentlich. Die Belegstelle haben wir sie jetzt, kann ich mir jetzt vorstellen, wie es dazu geht. Ja, da gibt es Bühlen auch auf dem Internet, kann man sich anschauen. Da linke ich dann dazu, ja, genau. Kann man anschauen. Ja. Jetzt, glaube ich, fällt mir nichts mehr. Ja. Aber jetzt, was ich noch fragen dazu als Abschluss, du hast gesagt, jetzt eben das Frühjahr war jetzt nicht so gut, jetzt heißt der Raps blüht jetzt und sie tragen bei dir jetzt am Stand fest Tracht ein. Wie wird es jetzt bei dir weitergehen die nächsten Wochen? Was willst du machen jetzt? Naja, ich hab jetzt, vor 2 oder 3 Tagen war ich im Akazi-Gebiet. Habe ein bisschen geschaut, also der Akazie ist momentan die Blüte, kann man sagen, so 5-6 cm lang und hat also diese Einzelblüten, die sind jetzt noch gerade auf ein Viertel von der Größe, kann man sagen. Es ist noch alles total grün. Mhm. Ich rechne damit, wenn das Wetter warm bleiben würde, dass bis zum Wochenende die ersten zeitlichen Akazienbaum blühen werden. Ja. Und dann möchtest du den Honig, den sie jetzt haben, schon rausnehmen vorher, bevor die Akazie anfängt? Natürlich, ja. Bei mir ist es überhaupt so, ich habe 2 Garnituren von Honigräumen. Ich habe eine Garnitur im Kühlraum stehen, Honigräume, die ich nur für die Akazie nehme, sodass ich den Akazienhonig ganz sauber kriege. Ach so ist das. Das ist so wie im jüdischen Koscher und zwei Küchen. Naja, es geht mir eigentlich darum, dass der Akazienhonig doch sehr lange flüssig bleibt. Ja. Das ist seine natürliche Eigenschaft. Der soll dann eben nicht vermischt werden, wie es gesagt hast, dass er eben dann geimpft ist. Ja. Und dann, dann ist er auch so, also der letzte Honig, der im Jahr geerntet wird, bei uns ist der Sonnenblumenhonig und diese Reste vom Sonnenblumenhonig, die sind ja intensiver gelb. Mhm. Und dann ist der Akazienhonig natürlich nicht so hell, wie wir gewöhnt sind. Und dann gehst du wieder in den Frühjahrshonigraum. Ja. Also nach der Akazie kommt wieder der Honigraum von den Frühjahrshonig und da kommen dann die nächsten Trachten dann rein. Ne? Wir schauen ja immer, dass wir jede Tracht separat schleudern, dass wir mehrere Honigsorten haben. Die Kunden sind es gewöhnt, wir haben 5 verschiedene Sorten Honig und die wollen wir halt möglichst immer anbieten. Weil das auch die Leute der Umgebung gewohnt sind, weil sie es auch von der Kindheit auch schon kennen, die Jüngeren. Und weil man auch immer diesen Honig sucht, den man kennt. Ja. Es ist so, also die ganzen anderen Honigsorten, die bei uns da vorkommen im Weinviertel, die sind von der Eigenschaft her, werden die recht schnell hart. Also das heißt, wir tun den Honig allen cremig rühren und den bieten wir eigentlich ausschließlich als Cremehonig an. Mhm. Weil so kann ich den Honig mit minimaler oder ohne Belastung kann ich den Honig ins Glas reinfüllen. Mhm. So, wenn ich ihn ständig flüssig halten möchte, ein Honig, der was nach einem Monat zu kandieren beginnt, na, dann muss ich ihn irgendwie wieder erwärmen. Ne? Mhm. Und das ist für einen Honig einfach nicht gut. Wie ist denn das? Wir haben jetzt 10 Kilo von unserem ersten Honig, Frühlingshonig. Der wird eh so schnell, den haben wir jetzt so schnell verschenkt und weitergeben. Da wird nichts hart, glaube ich. Aber wie wird sich der entwickeln? Wird der auch hart werden? Ja, natürlich. Und wie lange dauert das, bis der hart wird ungefähr? Kommt drauf an. Also bei uns gibt es Frühlinghonige. Manches Jahr fängt der nach 3-4 Tagen kandieren an. Ah, so schnell? Ja. Okay. Aber es kann auch sein, dass er natürlich einen Monat oder länger braucht. Es kommt auf die ganzen Blüten an, die da dabei sind. Ne? Wenn da speziell Raps dabei ist und seine Verwandten, also dann geht es sehr rasch. Wenn Rostkastanie dabei ist und wenn andere Blüher dabei sind, dann kann sich das Ganze schon ein bisschen in die Länge ziehen. Weil Sonnenblumenhonig fängt auch noch einen Monat ungefähr kandieren an. Mhm. Ja. Und den lässt man dann eher noch in die großen Behälter dann praktisch und tut den erst nachher dann abfüllen? Ja, tut man schon eine Glasleine abfüllen? Nein, bei uns ist es so, der Honig kommt von der Schleudermaschine in ein sogenanntes Gärfass. Genau. Also ein großer Behälter, dort wird das einmal eingepumpt, dann ist die ganzen Wachsteilchen, was halt noch durch Sieb oder durch die Klärwanne, wir haben eine Klärwanne, was nicht rausgekommen ist, das geht dann alles nach oben, das bleibt alles auf der Oberfläche. Mhm. Das kann man dann abschöpfen und dann werden also vom Klärfass wird alles in die Lagerbehälter abgefüllt und kommt dann in den Kühlraum. Im Kühlraum. Bei uns ist der Honig und Waben ist alles im Kühlraum. Ja. Die Waben, die man über Winter hält, muss man irgendwie von der Wachsmotte schützen. Und das geht am einfachsten geht das in einen Kühlraum, wenn man unter 9 Grad plus hält. Ja. da kann sich die Wachsmotten nicht vermehren, da kann nichts mehr passieren. Ne? Und da habt ihr dann auch den Honig? Also den haben wir auch dort, den haben wir auch dort lagern im Kühlraum. Ist es natürlich, ein Honig sollte möglichst unter 15 Grad plus gelagert werden, dann ist er schon gut gelagert. Und wenn er bei uns bei 9 Grad gelagert ist, ist er natürlich noch besser gelagert. Ne? Wir könnten theoretisch auch einen flüssigen Honig tiefgefrieren, dann kann er nicht kantieren. Und dann nimmt man diese Gasel vom Kühltruchen raus und dann hat man einen flüssigen Honig, wenn man flüssig haben möchte. Mhm. Aber an und für sich ist ja der Creme-Honig wesentlich praktischer. Wenn ich den aufs Brot drauf schmiere, dann rinnt er mir nicht runter. Ne? Und schmecken tut er ja um nichts anderes. Da wird ja nichts verändert. Das Einzige ist, während der Kantierung, wenn sie die Kristalle bilden, dann tue ich mechanisch verhindern, dass sie die Kristalle aneinander ketten. Die liegen dann sozusagen lose nebeneinander. Mhm. Und darum kann ich ihn auch leicht aus dem Glas entnehmen und kann ihn schön streichen. Ne? Und aus diesen großen Behälter füssten dann ab, wann es den halt braucht. Ja, wenn wir dann brauchen, dann kommt er übers Militärm, wird er verflüssigt, wird da im Militärm selber nochmal durch ein ganz feines, feinmaschiges Sieb durchlassen, also dass da wirklich kleinste Wachsteilchen, wenn so noch vorhanden wären, alles herausgesiebt ist. Und dann wird er, kommt in die Rührmaschine, muss man dann warten, bis er auf Raumtemperatur wieder heruntergekühlt ist. Weil durchs Militärm wird er ja erwärmt ein bisschen, dass er flüssig wird. Und wenn er wieder auf Raumtemperatur ist, dann tue ich ihn impfen, dann gebe ich ihm in die Rührmaschine einige Gläser an fertigen Cremehonig und dadurch geht dann diese Cremehonig, der Prozess wesentlich schneller. Und wenn man dann ganz einen Feinkristallen Cremehonig gibt, dann wird auch der neue Cremehonig sehr Feinkristall. Kristallisiert das sehr fein aus. Also das merkt man ja, wenn ein Cremehonig, wenn man einen Cremehonig hat, der grob ist, dann glaubt man ja, man hat da einen feinen Sand dabei. Und wenn er fein ist, dann ist er ja wie Samt und Seide. Ne? Und da rührt man ja einmal am Tag dann auch. Also, oder ja, selber, ja, bei uns ist so, die Rührmaschine hat eine Zeitschalttour und die schaltet sich alle 4 Stunden nach einer Viertelstunde ein. Ah, verstehe. Ja? Und nach ein paar Tagen ist er fertig. Der Rührprozess dauert je nach Sorte schwache Wochen bis 2 Wochen. Okay. Ja. Du, ich war ein bisschen aufgeregt, wie ich dir den Honig unseren zum Kosten gegeben habe, weil ich nicht gewusst habe, was du dazu sagen willst. Ich bin froh, dass du ihn gekostet hast, danke. Ja. Und dass du mir praktisch gesagt hast, dass wir essen können. Das ist ja super, ja. Und danke für das Gespräch mit dir, weil du hast uns jetzt wirklich einen schönen großen Überblick geben über die Belegstelle auf der einen Seite, aber auch zur Königinnenzucht und auch, wie du dazu gekommen bist. Ja. Und ja, jetzt kaufe ich dann einen Honig ab und ich wünsche dir alles Gute für deinen Start. Gell? Ja. Danke. Ja, das war's. Okay, danke. Noch mal rein. Die Frage ist, wo er rauskommt, dann letztendlich. Sag mir los. Ja, wir können eigentlich schon anfangen. Geht's? Achso, okay. Womit? Das frage ich mich auch womit. Bist du sicher, dass du den Hund an deinen Fuß anbinden willst? Na, dann habe ich ihn unter Kontrolle. Na, wie soll ich ihn? Ja. Ja, wir befinden. Ja. Ha, der ist jung, ja, der ist jung. Jung, ja. Ein Junghund. Ein Junghund. Ja. Und er ist einmal ungefähr von 15 Bienen auf einmal gestochen worden. Ganz am Anfang. Da hat nämlich er irgendwas gemacht am Bienenstock und hat ihn mitgenommen. Okay. Und der war so. So verschwollen. Ja. Er war einfach zerknittert, er war satt, sauer und seitdem war er. Ein Bienenton und er ist. Ja, genau, ja. Und er wartet am Gartentürl, so wartet er am Gartentürl. Aber mittlerweile legt er sich wieder hin in die Sonne dort. Traut er sich, unser hat das nie mehr gelernt. Er ist ein ganz kleiner Hund gestochen, wenn er ausschaut wie ein Monster. Ich habe nicht gewusst, dass Hunde so anschwellen können überall. Ja, und das war ihm dann eine Lehre. Also ich finde das hochinteressant, die Frau Singer, ich kriege ja jetzt erst die Details mit, ist die Tochter von dem ersten Berufsimker in Österreich. Aha. Okay. Berufsimker-Ehepaar, ist das richtig? Richtig, Ehepaar. Gell? Das war nämlich immer auch eine doppelte Geschichte. Immer, ja. Schau dir das an. Weil ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn man das liest über die Biene, dass sie die Jobs ändern, was gerade gebraucht wird. Also Dieses eine Buch, das ist mein Lieblingsbuch. Phänomen Biene, glaube ich, heißt das. Phänomen Biene, aha. Wo das so stark betont wird, dass sie einfach das machen, was halt gerade gebraucht wird. Und das ist können. Ja, grundsätzlich gibt es schon einen richtigen Ablauf, ne? Nur da können die Bienen umdisponieren. Das genau. Ist, was gebraucht wird, weil sonst hätten wir im Frühling keine Eichenbienen. Ne? Und ich glaube, deshalb haben sie überlebt. Richtig. Deshalb gibt es sie. Richtig, richtig. Und deshalb finde ich das ja nur schlüssig, wenn sie Eltern haben, die das schon gemacht haben. Ja. Wir sind jetzt mit der Eisenbahn gefahren, von Wien raus 30 Minuten St. Pölten, das geht schon sehr schnell, und dann 2 Stunden mit der Mariazellerbahn rein. Rein heißt in die Berge, in den Wald. Mitgekommen ist die Ingrid Rachbauer, Co-Imkerin und Mitgesprächsführende jetzt für diesen zweiten Teil. Und wir besuchen Heidrun Singer. Danke für die Einladung. Alles gut, freue mich. Wir sind ausgestiegen in Wien. Wie heißt das da? Wienerbruck. Ich habe das jedes Mal nachschauen müssen. An der Ötscherbasis. Das heißt, da gibt es einen See. Wir haben ja heuer die Landesausstellung, niederösterreichische Landesausstellung, Ötscherreich, also ganz, ganz toll. Ne? Ja. Und das ist jetzt die Basisstation im Gebirge für Ausgangspunkt Ötschergräben. Wunderschöne Gegend, also im Sommer ein Traum, jetzt auch ein Traum, ein bisschen feucht, aber es wird wunderschön. Wir sitzen da jetzt wirklich in einem schönen Holzgebäude im Café, dort wo sich die Leute dann einfinden, wenn sie zurückkommen von der Wanderung. Es hat zu regnen begonnen und wir hören jetzt einfach die Hintergrundgeräusche auch durchaus von einer fidelen Gesellschaft, die da irgendwie auch auftaucht. Unsere Kinder sind dabei, der Hund ist dabei, alles treibt sich herum und... Die fliegt noch nicht oft da weg, oder? Ich meine, wie viel Grad haben wir jetzt? 15? Glaube ich weniger. Vor allem ist es sehr feucht. Ja. Also da fliegt die Biene nicht unbedingt. Bis vor 14 Tagen hatten wir Schnee herinnen. Also da waren die Bienen noch fast in der Winterruhe. Also wir haben so einen Unterschied zwischen Flachland, Weinviertel zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, und im Gebirge herin 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Oder Wien kann ich gut vergleichen natürlich. Wien ist fast Sommer, Frühsommer. Genau, und so sind wir auch angekommen. Ja, so sind wir. Mit Leibern und kurzer Hosen, genau. Und sehr, sehr mutig. Ich habe einen Rollkragenpullover. Genau. Und wir sind zu Ihnen hergekommen, weil es eben in diesem 13. Bienengespräch eigentlich um die Belegstelle geht, als Schwerpunktthema. Und gestern war ich beim Anton Schleining. Und Sie sind ja mit Ihrer Belegstelle, mit Ihren Königinnen, eigentlich so etwas Ähnliches wie eine Inselbelegstelle, halt nur in den Bergen heroben, weil da fliegt niemand mehr rauf, der nicht dazugehört. Da fliegt niemand mehr rauf, das ist richtig. Also die Belegstelle Ötscher ist eine staatlich geschützte Belegstelle, am Hinterötscher drinnen, ist die Grundlage unserer Zucht. Es gibt natürlich Bienen rundherum, aber eine Belegstelle hat immer einen Radius, genau. Einen Schutzgürtel und topografisch sehr günstig gelegen ist natürlich der Schutzgürtel auch groß genug, also 7 Kilometer ist das und das passt. Und das ist ganz wichtig für eine gezielte Zucht oder gewollte Auslese und gewollte Zucht. Ne? Und was wir immer bemerkt haben, ist, wenn wir über ein Schwerpunktthema reden, dass immer auch eben der Mensch dabei ist. Und in Ihrem Fall ist es eben auch Ihre Familie und Sie haben Imkerinnen unter einen Hut gebracht. Oder wie schaut das aus? Das ist eigene Geschichte. www.imkerinnen.at. Genau. Und so bin ich auch auf Sie gestoßen eigentlich ursprünglich. Also okay. Schon von der Königin her, aber dann sehr schnell, dass Sie da was mit Imkerinnen machen. Ja, also ich erzähle Ihnen die Geschichte von den Imkerinnen. Es war grundsätzlich immer so, dass ich die einzige Frau war in sämtlichen Verhandlungen, Rassendiskussionen und so weiter. Und da gab es eine legendäre Rassendiskussion in Wart 2004. Lauter Männer, ich die einzige Frau. Und wir sind in der Früh zusammengekommen und am Abend gegangen, es hat sich nichts bewegt. Und ich habe dann so spaßhalber gesagt, okay, da muss sich was bewegen. Wir brauchen in den Verhandlungen mehr weibliche Logik, weil mir war unendlich leid um die Zeit. Und unsere Männer wissen immer, wo stängern und was Sache ist, ne? Und keiner ist von seinem Standpunkt abgerückt. Ne? Und damals haben sie gesagt, ja, haben sie gesagt, gründ einen Frauenverein, das ist eine super Idee. Ja, habe ich gesagt, mache ich. Ne? Und muss zu meiner Schande gestehen, habe es auch nicht so ernst genommen, eher mit Augenzwinkern und habe dann einen sehr polemischen Aufruf gestartet, Imkerinnen, meldet euch endlich zu Wort. Habe die Fachpresse zur Verfügung gestellt gekriegt und so weiter. Und was dann gekommen ist, hat mich selber entsetzt, nämlich unheimlich viele Rückmeldungen von Imkerinnen, die sagen, ja, wir sind eigentlich sehr versierte Imkerinnen, aber wenn wir was sagen wollen, in den Vereinen, Männer dominiert, Imkerei ist Männerdomäne, gewesen, fast gewesen. Und sagen sie, Mensch, du musst das Tisch noch von wo wir schon waren. Ne? Und sie sind halt gut zum Backen, zum Kochen, zum Herrichten, aber haben so nichts zu melden. Also sehr viel frustrierte Rückmeldungen. Da haben wir gedacht, okay, jetzt musst du wirklich was machen. Und dann, ich wollte kein Geld investieren, ich wollte keine Förderungen in dem Sinn. Ich habe gesagt, okay, das ist meine Hobbybeschäftigung jetzt, die Imkerinnen. Und wir haben dann die Plattform Imkerinnen Österreich gegründet, 2004, als Interessensgemeinschaft, also kein Verein. Und es war unheimlich, was sich da getan hat. Also es waren natürlich schon ein paar Anfangshürden. Das erste war, dass ich Imkerinnen dazu kriegen musste, dass sie sich outen. Dass sie sagen, ich bin eine Imkerin und ich stehe dazu und ich möchte, dass das auch die anderen wissen. Ne? Und so ist es dann, also zuerst mit sehr einfachen Mitteln. Inzwischen hat sich das ein bisschen, ich habe ja auch keine Ahnung gehabt, wie man Website erstellt oder sonst irgendwas macht. Also inzwischen hat sich das schön entwickelt. Und wir haben dann... wir haben relativ schnell vor allem im Ausland dann Furore gemacht, weil es war ja was absolut Neues. Im europäischen Raum hat es das ja überhaupt nicht gegeben. Also wir haben inzwischen Imkerinnen fast aus allen europäischen Ländern, Deutschland, Schweiz, Italien, Ungarn, Slowenien und, Griechenland und eine Imkerin aus Texas, was mich sehr freut. Das heißt, es ist weltweit der erste Imkerinnenverein gewesen oder man mehr könnte oder weniger? So sagen. Ja? Es ist weltweit wow. Das erste Mal gewesen, dass sich Frauen formiert haben. Okay. Wobei es für mich nicht darum geht, Männer und Frauen auszuspielen, sondern ich sage, wir sollen alle positiven Kräfte bündeln. Der Zugang war natürlich auch der, dass wir jammern, dass es zu wenig Jungimker gibt, zu wenig Imker. Die alten Imker gehen uns verloren, die erfahrenen Imker. Habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das Potenzial, das Frauenpotenzial nutzen, das vorhanden ist. Und es ist ja fast fahrlässig, das brach liegen zu lassen. Und dann ist natürlich auch die Zeit reif, dass viele Frauen haben den Zugang zur Imkerei gefunden über das, dass sie eigene Bäume hatten. Die haben aber keine Früchte mehr getragen. Und da kommt natürlich die Biene rein. Biene macht Bestäubung, ich habe meine eigenen Früchte und dann kommt das nächste dazu, der eigene Honig schmeckt immer am besten. Das werden Sie auch schon festgestellt haben. Wenn ich weiß, meine Bienen sammeln den in meinem Umfeld, ist das natürlich ein Traum. Ne? Der schmeckt, kein anderer wird besser schmecken. Ne? Und so ist es entstanden, die Plattform Imkerinnen. Und Sinn und Zweck war vor allem auch immer nicht nur Imkerinnen zu gewinnen, sondern auch, dass wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit machen. Und das hat auch zu diesem Zeitpunkt dann gestartet. Was mich interessieren würde, ist, was hat sich verändert mit der Imkerei, seit es die Frauenplattform gibt, die Imkerinnenplattform? Ja, da gibt es was Wunderschönes. Meine Tochter hat auf der WU studiert und hat dann als Bachelorarbeit geschrieben, Veränderungen in der österreichischen Imkerei seit Entstehen der Plattform Imkerinnen Österreich. War ein sehr exotisches Thema auf der WU. Und da ist das ganz genau, also wissenschaftlich fundiert jetzt festgelegt, was sich verändert hat. Wann hat sie das gemacht? Die Bachelorarbeit war vor 3 Jahren. Okay. Ist auf der Homepage der Imkerinnen abrufbar, in gesamter Form also. Okay. Verändert hat sich sehr viel. Wir haben erstens einmal, die Frauen wurden allein in Schriftform schon wahrgenommen. Wir haben früher nur Imker gehabt, jetzt haben wir Imkerinnen auch. Dann ist es natürlich so, dass im Ausbildungsbereich, wir haben jetzt fast über 50% Imkerinnen im Ausbildungsbereich, es hat sich sehr viel getan. Die Frauen sind auch mutiger, sie trauen sich auch, dass sie was sagen. Und ja, das ist sehr, sehr positiv. Ne? Aber an sich hat sich, also ich denke mir jetzt so, eine Geschichte, die wir in der Ausbildung sehr stark gehört haben, war, dass früher die Imker das ihr Wissen so bewacht haben und dass der Trend der Zeit ist, das geht einfach nicht mehr so. Also man schließt sich zusammen, man tauscht aus, das ist vermutlich für die Frauen nur noch gut gewesen, oder? Ja. Oder kommt den Frauen entgegen? Nein, es ist natürlich Imkerei, die Probleme in der Imkerei sind altersstrukturbedingt, würde ich mal sagen. Das Durchschnittsalter in der Imkerei ist 68 Jahre. Und das ist sehr, sehr, so sehr betagt, so um es nett zu sagen. Die Imkerinnen haben das Durchschnittsalter von 40 Jahren. Dann ist natürlich auch der Unterschied, es wandelt sich auch die Zeit. Früher war es so, man hat sich einen Imker vorgestellt, eine Zigarre ein bisschen verschroben, heimlich, keiner soll was wissen, irgendwo im Wald steht er und arbeitet. Und die Imkerinnen waren dann auch plötzlich medial präsent. Das heißt, es sind Frauen da gestanden beim Bienenstock. Das war schon was Besonderes. Und jeder hat lieber eine Frau beim Bienenstock gehabt als einen Mann. Ne? Weil das einfach interessanter ist, eine Frau Imker. Die erste Frage war immer bei mir, was, es gibt Frauen, die imkern? Und so hat sich das natürlich schon entwickelt. Dann hat zum Beispiel eine wichtige Änderung gesagt, in Deutschland, es wurde ja dann das Thema Imkerin sofort aufgegriffen, hat es das Jahr der Imkerin gegeben, ich glaube 2007 oder 2006 sogar schon. Und dann war eben unser Schwerpunkt, dass wir gesagt haben, wir haben eine Bringschuld. Grundsätzlich wollen die Leute was wissen, nur wir müssen aus diesem Schatten heraustreten und müssen den Leuten was erzählen. Und das bringen Frauen vielleicht wortgewandter und lieblicher als eben Imker mit 68 oder so. Ne? Und da hat sich sehr viel getan. Und Ihre Eltern waren schon Imker, die ersten Berufsimker Österreichs. Was hat die Mutter gemacht, was hat der Vater gemacht? Könnte man so sagen, ja. Die Eltern haben... Sie haben sich gefunden als Imker auf einer Imkerschule in Graz und haben dann beschlossen, nach einiger Zeit, der Papa war in Graz auf der Imkerschule, dann waren sie in Warth auf der Imkerschule, also die Imkerschulen, die Königinnenzucht haben sie auf den Imkerschulen eigentlich gemeinsam aufgebaut und da haben sie gesagt, jetzt probieren wir es mal selber ohne Chef, wir sind unsere eigenen Chefs und haben sich selbstständig gemacht und das waren so quasi die ersten Berufsimker in Österreich und alle haben gesagt, sind wahnsinnig, also mit Imkerei kann, von Imkerei kann kein Mensch leben und sie haben es aber geschafft, also sie haben mit eigentlich nichts angefangen, obwohl, ich meine, schon mit Bienenvölkern haben sie begonnen. Die Mutter, also meine Großmutter war Imkerin, die hatte im Weinviertel schon 80 Bienenvölker. Und dieser bisher kleine Verbindung zu Sklena und Hirschgrund, also da war schon etwas da, aber grundsätzlich haben sie dann ganz neu begonnen. Ja, und wie wir zur Imkerei gekommen sind, ist so, ich bin praktisch in der Berufsimkerei aufgewachsen und die Bienen waren so unsere Haustiere, so wie der Hund. Ne? Und ich habe meinen ersten Bienenstock gekriegt, also kaum, dass ich gehen konnte. Ne? Da habe ich mein erstes Bienenkasterl gehabt und ich habe halt meine Bienen gestreichelt und mit Drohnen gespielt. Und und es war auch, unser Bienenjahr war immer so unser Familienleben war so dem Bienenjahr angepasst. Wir haben gewusst, im Sommer müssen alle mithelfen, alle Hände waren gefragt, haben wir auch gern gemacht. Und im Winter war dann so Regeneration und Erholungszeit und Familienleben dann. Und die Eltern wollten eigentlich nicht, dass wir Imker werden. Sie haben gesagt, das ist substanzraubend und Knochenraub und was weiß ich alles. Und sie haben gesagt, Kinder, lernen was Gescheites. Und nach der Matura ist es dann so gewesen, dass die Eltern gesagt haben, pass auf, du kriegst keine finanzielle Unterstützung von uns, sondern ich habe 100 Bienenvölker bekommen zur freien Bewirtschaftung. Ich habe alle Betriebseinrichtungen nützen können und die Eltern haben mir den Honig abgekauft, den erwirtschafteten Honig. Und ich muss sagen, das ist jetzt bei mir her, 35, 37 Jahre, so ein Top-Preis, damals das Kilo Honig um 80 Schilling. Also meine Studienzeit war okay. Ja. Das Gleiche haben sie auch bei meinen Brüdern gemacht. Also die haben auch beide studieren lassen. Und, aber bleibt da noch Zeit zum Studieren bei 100 Völkern schon noch genug? Es gibt eine Doktrin in der Imkerei, die heißt, weniger ist mehr. Je weniger ich die Harmonie und den Organismus Bienen störe, umso besser ist es für die Bienen. Also sonst könnten wir nicht arbeiten. Also würden nicht zurechtkommen. Ne? Ja. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Ne? Und ich sage, ja. Irgendwie sind wir alle zur Imkerei zurückgekommen. Also mein zweiter, also der mittlere Bruder, der Harald, ist Berufsimker mit über 1000 Bienenvölker, auf Honigerwerb spezialisiert. Wir sind insofern, ich bin dann in den Familienbetrieb eingestiegen. Also der Papa, ich sage jetzt unsere Familienstruktur auch so, der Papa ist 87, die Mama ist 77. Ich bin jetzt 55 und bei uns schaut es so aus, wir arbeiten im Team. Ich sage immer, der Papa ist der Kopf, die Mama hat das Geld und ich arbeite halt und das funktioniert einwandfrei. Solange ich alles tue, was man sagt. Nein, also es funktioniert sehr gut. Also. Aber die Frage war ja noch, wer hat was gemacht vom Papa und von der Mama? Es war bei uns dann so geteilt immer und drum, also ich kannte auch immer nur fachliche Gleichberechtigung. Der Papa hat die Betriebsvölker gemacht, die Mutti war die Spezialistin für Königinnenzucht. Aber grundsätzlich haben sie natürlich gemeinsam immer gearbeitet, weil es geht ja das eine in das andere, es geht ja nicht eines ohne dem anderen. Ab wann ist man nochmal Berufsimker? Ab welcher Größe Völker? Da gibt es unterschiedlich. In Österreich sagen sie ab 120 oder 200 Bienenvölker. Also unser Grundstock an Bienenvölkern ist um die 500, 600 Bienenvölker haben wir. Der Harald hat ein bisschen mehr, der hat um die 1000, ein bisschen mehr als 1000. Ja. Okay. Weil das ist wobei der Schwerpunkt bei uns natürlich in der Königinnenzucht liegt. Ja. Also die Bienenvölker sind der Grundstock, damit ich Königinnenzucht machen kann. Welche Farbe ist heuer dran? Manche werden jetzt schon die Farbe brauchen. Wir brauchen die Farbe erst im Juli. Und zwar, weil bei Ihnen noch Schnee ist, genau. An der Belegstelle. Genau, genau. Mhm. Die Belegstelle Oetscher, die haben die Eltern seit 1960, liegt auf über 1100 Meter in den Oetschergräben, ein bisschen weiter rein noch. Und unsere Belegstelle wird im Juni in Betrieb genommen, Anfang Juni. Und die ersten Königinnen gibt es dann Ende Juni, Anfang Juli. Blau ist die Farbe. Ja, das stimmt, blau ist es. 2010 war blau und jetzt ist wieder blau. Ja. Genau. Wir haben ja mal kurz telefoniert und Sie haben eigentlich recht schnell gesagt, dass das, was Sie in Österreich machen mit Ihren Königinnen, ja nur wirklich ein kleiner Teil ist. Ja. Sie haben eine internationale... Also grundsätzlich, die Eltern haben natürlich, ich sage mal, die Karnika aus Österreich hat durch die Arbeit der Eltern Weltruhm erlangt. Wir exportieren 99% unserer Königinnen oder 98%. Also Österreich ist ein ganz, ganz geringer Anteil bei uns. Ja, und die Kunden sind offensichtlich zufrieden, sonst würden wir kein Geschäft machen. Aber wohin? Wie geht es? Wo geht es weg? Wir exportieren in 58 Länder der Welt ungefähr. Das geht jetzt von Finnland, Norwegen, Südamerika, Chile, Ägypten, Vietnam. Ja. Arabien auch, arabischer Raum? Arabischer Raum haben wir auch. Also wir haben lange Zeit gehabt quasi eine Zucht, die wir versorgt haben in Ägypten. Das war eigentlich bis zu den politischen Unruhen so. Seitdem hat sich das geändert. Das waren unsere ersten Königinnen, die dann im Jänner immer versendet wurden. Das war eine Herausforderung, ne? Und die haben die im Jänner gekriegt in Ägypten. Und ja, das hat sich seit den Unruhen in Ägypten, haben wir das nicht mehr. Ägypten ist eigentlich nicht mehr. Arabischer Raum ist auch eine sehr interessante Sache. Also der Herr Gingrich, der Anthropologe, hat uns in der letzten Ausgabe der Bienengespräche erzählt, dass in Arabien es einen Bienenkönig gibt. Vielleicht am Prospekt einfach Bienenkönig draufschreiben und die Umsatzzahlen steigen ins Unermessliche. Nein, also es ist unsere Kapazität erschöpft. Also ist eh... Ja, ja. Ja. Also es ist wirklich so, also wir haben Vorbestellungen für 2016, wir haben ein gewisses Maß, was wir leisten können. Ne? Und das ist auch heuer so mit den Kunstschwärmen. Also heuer, was bienenmäßig, haben wir ja wirklich ein Jahr der Herausforderungen hinter uns, also 2 Jahre der Herausforderungen. Und wir können natürlich nur ein gewisses Kontingent verkaufen, weil sonst haben wir selber keine Bienen mehr. Ne? Und das ist erschöpft. Wir sind bei den Vorbestellungen für 2016 und ja. 2017 auch schon übrigens. Weil die Berufsimker natürlich im Vorhinein wissen, was ihr Bedarf sein wird. Also das kann man ja sehr gut planen dann letztlich. Was man nicht planen kann, sind Völkerverluste. Aber man weiß, wie viele Königinnen man gerne hätte. Ja, nur alles in der Imkerei ist umweltbeeinflusst. Ich kann planen, ich kann mir vornehmen, was ich will. Die Imkerei ist immer an die Umwelt und ans Wetter gekoppelt. Mhm. Und gerade Königinnenzucht. Warum? Die Begattung der Königin ist in der Luft. Ne? Wir liegen auf 1100 Meter Höhe. Es kann eine wunderbare Zeit sein, aber es kann auch eine Zeit sein, wo die Drohnen absolut keine Lust haben, die Königin zu begatten. Und insofern ist das eine Herausforderung. Das ist natürlich auch das Schöne für mich an der Imkerei, wenn ich sage, es gibt keine Gleichförmigkeit, es gibt nichts, was so dahin wäppelt, sondern jedes Jahr ist neu und wir müssen uns an veränderliche und veränderbare Umweltbedingungen anpassen. Und das ist das Schöne eigentlich. Ne? Es gibt kein fixes Rezept und es gibt nur eine einzige Sache, an die man sich halten muss, das heißt dann die Vorgaben der Bienen. Wir müssen bereit sein, dem Weg zu folgen, den die Bienen uns vorgeben, dann funktioniert es. Ja. Ich finde das Geniale an der Imkerei, dass wir so eine kontrollfixierte Gesellschaft sind. Ja. Und das geht heute einfach nicht. Gell? Ja. Also in Wirklichkeit muss man dem nachgeben, was gerade Sache ist. Genau, also die Biene gibt mir eigentlich den Weg vor. Die Biene sagt mir, wann ist Zeit, dass ich ein Magazin aufsetze, wann sie sich vermehrt, wann ich in den Boden reinschaue, sehe ich, die hängen durch. Dann ist der Zeitpunkt, dass sie eine weitere Raumgabe brauchen. Ne? Also das sind diese Sachen, die uns die Biene vorgibt. Und wir müssen nur bereit sein, das zu sehen und das zu akzeptieren. Das glaube ich, das Letzte ist ganz, ja, ganz schwer. Gell? Ja. Ja. Weil natürlich... das ist aber auch das Schöne bei uns im europäischen Raum, der sehr klein strukturiert ist, ne, gegenüber Amerika. Bei uns steht immer die Biene noch im Mittelpunkt, weil im Durchschnitt hat die, sagen wir mal, 10 Bienenvölker, ist so der Durchschnitt, und die Liebe zur Biene vor allem, während im amerikanischen Raum haben wir Produktproduktion, also da ist die Biene Mittel zum Zweck. Das ist der große Unterschied. Und das ist das Schöne daran. Kaufen die auch bei Ihnen ein, die US-amerikanischen Großproduzenten? Ja, nein. Wir haben zwar in Kanada Kunden, aber das sind jetzt kleine Imker, sage ich also nicht. Können Sie sich vorstellen, wo da und warum das so ist? Warum ist dort ein Produkt und warum ist es bei uns ein Tier? Ein Aufgrund der Kleinstrukturiertheit. Ja. In Amerika würden es, wenn ich sage, ich habe 500 Bienenvölker, lachen sie mich aus. Da bin ich Hobbyist für die. Also dort haben wir, wenn sie die Völkerwanderungen in die Mandelblüte oder so mit diesen Drecks, das ist irre. Ne? Also das haben wir nicht und das würde bei uns auch gar nicht gehen. Also wenn der da einer fährt, der kann ja nicht einmal auf den Parkplatz fahren. Ne? Und der so 10.000 Bienenvölker drauf. Nein, es ist einfach anders. Ja. Es ist klein strukturiert und wir haben eben wenig Bienen. Also wir haben Großimkereien in Spanien, aber sonst im deutschsprachigen Raum vor allem ist alles klein strukturiert. Ja. Und liefern Sie auch die Bienen nach Australien und nach Neuseeland? Nein, Australien darf nichts importiert werden. Das denke ich mir, da war nämlich was. Das darf nicht sein. Und Neuseeland glaube ich auch nicht. Ich glaube, die haben auch Importstopp. Aha, okay. Ja. Weil da gibt es ja keine Varroa. Also zumindest in Western Australia gibt es keine Varroa. Sagt man, ja, ja, ja. Aber das heißt, dieser berühmte Manuka-Honig zum Beispiel, der ist Neuseeland und damit auch Kanika. Nicht keine Kanika-Biene dran. Würde ich sagen, Honig ist ja immer ein Spiegel des Umfelds, wo er herkommt, ein Spiegel der Region, ne? Das ist ja das Wunderschöne. Und ich würde sagen, wir haben keinen Manuka-Honig, aber wir haben tollen Honig aus unserer Region. Und so wie sie ihr eigener Honig von ihren Bienenvölkern wahrscheinlich am besten schmeckt, ne? So ist es halt woanders auch. Und warum so weit in die Ferne schweifen, wenn wir das auch haben? Und ich glaube, Methani oder wie sie es nennen, teilweise, ne, haben wir auch. Wir haben viel mehr Pollen drin und wir haben eine andere Pollenvielfalt, also das ist auf jeden Fall gut. Ich habe mit Alois Wilfling gesprochen, das ist ein Zeichner, der wissenschaftliche Zeichnungen macht, der zeichnet Blüten und botanische Pflanzen für wissenschaftliche Zeitschriften und für Bücher und Bestimmungsbücher. Und in England hat es auch so eine Tradition als Kunst, dass es irgendwie in Galerien ausgestellt wird. Und er hat gesagt, er hat es in Kew Garden gelernt, in England, in London Botanischer Garten. Und da gibt es die großen Männer der botanischen Illustrationen. Sie haben ihm nichts verraten. Sie haben gesagt, er darf ihnen über die Schulter schauen. Das hat er gemacht. Und er macht es ganz anders. Er erzählt alles weiter. Okay. Wie ist das jetzt bei Ihnen bei der Königinnenzucht? Also Sie werden jetzt wirklich viel wissen und ganz viel wissen. Und in einer Familie, wenn man aufwächst, weiß man noch einmal nicht doppelt mehr, sondern dreimal mehr, weil man einfach, das ist halt das Thema. Das Wissen des Familienvolkes. Genau, so das dieses. Hat unser Kopf. Na schon, also so, keine Ahnung, industriellen Familien, die Kinder, die machen da gleich eine Fabrik auf oder eine Firma. Aber haben Sie den Eindruck, es gibt viele Leute, die verstehen, wovon sie reden, also in der Fachwelt? Denke ich doch. Ja. Kann man sich da unterhalten noch mit Menschen? Also praktisch, man weiß, wovon man spricht, wenn man mit Leuten redet. Ja. Und sie können auch ausbilden, sie könnten jemandem alles beibringen, was sie wissen. Könnte ich schon, wenn das Gegenüber offen ist und das richtig annimmt. Was heißt das? Nein. Also ich bin feste Überzeugung, erstens in der Imkerei lernt man nie aus. Mhm. Einfach umweltbedingt. Und jeder Imker, der sagt, der war so, ist ein Blödsinn, weil es kommt immer was Neues. Schauen wir nur die Varroa-Milbe, die ist vor 30 Jahren, also 25 bis 30 Jahren gekommen. Die Imkerei hat sich komplett geändert seit diesem Zeitpunkt. Das war früher ganz anders zu imkern, als man heute imkern muss. Ne? Früher war es bei uns so, also das Besondere in unserem Betrieb ist, dass wir nur einmal Honig schleudern. Am Ende der Saison nehmen wir den Honig ab, das ist ein Ganzjahreshonig, ich sage immer Honig mit der Vielfalt des ganzen Jahres. So haben wir früher gearbeitet, ja, im August. Das heißt, es wird immer mehr verdeckelte Waben. Genau, die Beuten werden immer größer, hat den Vorteil, dass die Bienen natürlich in Schlechtwetterphasen bestens versorgt sind, weil sie ihr eigenes Futter aufnehmen können. Honig sammeln sie ja für sich selber und eigentlich nicht für uns. Hat den eventuellen Nachteil, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Honig kriegen, wenn Schlechtwetter ist sehr viel, aber den Vorteil, dass die Bienen natürlich bestens ernährt sind. Ne? Und gesunde Bienen sind einfach vitaler, sind widerstandsfähiger. Also früher ist es so gewesen, dass wir im August, September frühestens Honig abgenommen haben, wirklich am Ende der Saison. Jetzt durch die Varroa ist es so, dass ich natürlich schon parallel zur Königinnenzucht, Hochzeit der Königinnenzucht ist Juni, Juli, August, Honigabnahme machen muss. Das heißt, bei uns ist ein unheimlicher Stress im Betrieb entstanden, weil ich muss parallel Honig abnehmen im Juli, ich muss Königinnenzucht machen. Also das ist für uns keine positive Entwicklung. Und so ändert sich immer alles in der Bienenzucht. Also die Varroa hat wirklich die bestehenden Imker an ihre Grenzen und über die Grenzen hinweggebracht, weil sie einfach eine andere Denkart braucht. Die Betriebsweise hat sich komplett geändert durch das Herkommen der Varroa. Die Betriebsweise einerseits, aber auch die Denkart praktisch, dass man die Varroa muss man, soweit ich jetzt verstanden habe, einfach das Monitoring ist wichtig. Man muss den Zustand wissen, wie viele Milben sind jetzt im Stock. Ja. Grundsätzlich und darauf ein Konzept aufbauen, was man tut. Ja, richtig. Man muss sich ja vorstellen, das ist für mich so etwas, also die Varroa ist ja kein Parasit, den die europäische Biene kannte, sondern auf der asiatischen Biene und wurde durch wissenschaftliche Versuche, weil die Biene kann ich eben nicht einsperren wie ein Rindviech, ne, ist sie übertragen worden. Und jetzt zu glauben, jetzt haben wir die Varroa 30 Jahre ungefähr, zu glauben, unsere Biene, die über Jahrtausende ohne der Varroa gelebt hat, die europäische Biene, dass sich die in kürzester Zeit an diesen Parasiten anpassen kann oder dass die miteinander auskommen können irgendwie, ist natürlich ein Irrglaube. Ich sage immer, da überschätzen wir Menschen uns sehr gröblichst, weil in der Zeitgeschichte, in den Millionen Jahren, wo es die Biene gibt, haben wir eigentlich ein Punktel und ein Huschtel, ne? Also nicht wirklich vorhanden. Die europäische Biene würde ohne Zutun der Imker oder ohne dass die Imkerinnen und Imker was tun, einfach nicht überleben können. Und wir müssen jetzt natürlich einfach schauen, wie weit können wir natürlich, jede Behandlung der Bienen ist unheimlicher Stress für die Bienen. Und das ist so, ich sage immer, so wie bei einem Medikament. Ein Medikament hat positive, aber auch negative Effekte. Und das ist natürlich auch das Problem jetzt, was wir bei den Bienen haben. Wie viel verträgt der Organismus Bienen? Ne? Das geht jetzt über 30 Jahre, dass wir behandeln, behandeln, behandeln. Und dann sind Faktoren, die Biene normalerweise nicht beeinflussen würde. Also unangenehme Winter, eben milde Winter oder eben schlechte Trachtverhältnisse, sonst was. Das kommt irgendwann, ich sage immer, es kommt dann zum Burnout der Bienen. Wir haben das Bienen-Burnout. Und das ist halt das Problem, mit dem wir jetzt arbeiten müssen. Und am Anfang war es so, dass ein Bienenvolk, ich sage jetzt irgendwas, also nein, ich sage kein Zeug, sehr, sehr viele Varroa aushalten konnte. Es ist diese Schwelle, was ein Bienenvolk aushält, ist im Laufe der letzten Jahre gesunken. Ein Bienenvolk bricht schon bei ein paar tausend Varroa zusammen, was früher überhaupt kein Problem war für die Bienen. Was eine Kombination von Umständen ist. Also zum Beispiel letztes Jahr der Regen, der dann kam. Wir haben zwei Jahre gehabt, also es waren einfach schlechte Winter für die Bienen. Dann hat es keine ausgiebige Tracht gegeben. Tracht ist einmal sehr positiv, dass sich der Bienenorganismus erneuert. Dann war zwar Tracht, aber Melizidose-Honig vor zwei Jahren. Also das ist dieser Betonhonig, der in den Waben bleibt. Dann kommt dazu, also ganz eine wichtige Sache bei den Bienen. Bienen dürfen nie Hunger leiden, so wie jedes andere Tier auch. Ne? Also der Hund, wenn er einen Hunger hat, Böder. Nur die Bienen melden sich ja eigentlich nicht zu Wort. Und die Imker sind sehr sparsame Menschen. Vor allem dann bei der Biene kommen diese Futterdefiziterscheinungen erst mit wesentlicher Verzögerung zutage. Ne? Eben dann, wenn sie schlecht überwintern, weil die Biene lebt auch von der halben Ration, aber eben nicht so gut. Und man sieht es, der Hund wird dünner, aber wer sieht bei der Biene, dass die Biene eigentlich zu wenig gut ernährt ist. Genau. Und da kommt dann alles zusammen. Da geht ein Rädchen ins andere. Ne? Aber das zu bemerken ist schon spüren und ein Gefühl haben für... Das sicherlich. Also ich muss einfach schauen... Obwohl wir so viele Bienenvölker haben, ist jedes Bienenvölker Individuum. Das ist gerade in der Zucht sehr wichtig. Das heißt, ich sage nicht der Stand XY, sondern es hat jeder Stock eine Nummer. Und in der Zucht muss ich ja ganz genau schauen, wie reagiert, wie ist der Charakter des Bienenvolkes, weil die Königin ist ja diejenige, die den Charakter des Volkes bestimmt. Und so ist es eben, jedes Volk anders zu behandeln im Grunde genommen. Also, und die amerikanische Methode wäre, am 15. April gebe ich jedem ein Magazin. Bei uns gibt es im Völker, die höher sind, manche niedriger. Das heißt, man muss immer sich am Bedürfnis des jeweiligen Volkes orientieren. Und das Gefühl dafür entwickelt man. Also ich meine, Imkern lernt man nur beim Tun. Also und sie schauen auch immer vorne hin, beim Flugloch auch. Mein erster Blick ist eigentlich hinten in den hohen Boden rein, nicht vorne beim Flugloch, das ist das Erste, da schaue ich, ob alles fliegt. Und also okay. hin in den hohen Boden. Den Hutsdeckel weg, und reinschauen. Sehe ich eigentlich alles. Wie sitzt das Bienenvolk am Flugloch natürlich auch. Wenn Pollenbienen sind, weiß ich, es ist Brut vorhanden, es stimmt alles. Ne? Wenn der Flug schön geregelt ist, weiß ich, passt auch alles. Wenn sie nervös herumstanzeln, weiß ich, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja. Und dann ist es ja bei uns so, also ich habe gesagt, wir schleudern nur einmal. Während die Bienen mehr, dann wird einfach mehr aufgesetzt. Und sobald, also ich mache einmal Brutraumdurchsicht, das ist bei der ersten Frühjahrsrevision, und dann werden nur mehr Magazine aufgesetzt. Wobei immer jedes Volk entsprechend seinen Bedürfnissen ein Magazin im ganzen oder im halben Format kriegt. Also wir haben die österreichische Breitwabe. Und wenn ich sehe, zwei Drittel ist in dem, ich mache dann nur mehr oben auf, wenn zwei Drittel des Magazins gefüllt ist, kommt das nächste Magazin drauf. Entscheidend ist, und das ist jetzt auch ganz wichtig, was das Schwärmen betrifft, dass das Bienenvolk nie steht, nie ansteht, also nie das Gefühl hat, ich habe keinen Platz mehr. Das heißt, die Königin muss nur zählen für die Eierablage, die Bienen für Pollen und Nektareintrag finden. Das ist entscheidend. Weil ansonsten wäre es ja so, also der Schwarmtrieb, das ist ja auch so etwas, was wir sagen, jetzt schwärmen die Bienenvölker. Ein Bienenvolk schwärmt ja nur dann, wenn es erkennt, dass es aufgrund eben des beengten Platzes nicht überwintern kann, nicht überleben kann. Dann schwärmt ein Bienenvolk. Wenn ich jetzt vorausschauend dafür sorge, dass immer genug Platz vorhanden ist, eine gute Königin muss ich natürlich auch haben, das ist auch entscheidend, dann wird das Bienenvolk keinen Grund zur Teilung finden oder sehen und wird einfach nicht schwärmen. Ne? Absperrgitter ist natürlich dann auch etwas. Wir arbeiten ohne Absperrgitter. Weiß nicht, haben Sie Absperrgitter? Jetzt haben wir eins. Okay. In einem Stock haben wir eins. Vom Lernen her haben wir es nicht. Okay. Jetzt haben wir schon eins. Ich weiß aber nicht, ich könnte jetzt nicht. Nein, das war das Problem, weil die wahrscheinlich die Königin weg war. Das war unser Verdacht. Und okay. wir haben zwei Weißelzellen gehabt. Genau. Oder? Ja. Dann haben wir uns entschieden, das Gitter reinzutun. Nein, wir haben erweitert in die Jumbo-Zage hinein. Okay. Und da war der Tipp von einem Imker, ein Absperrgitter zu nehmen, damit die unten weitermachen und nicht in der bestehenden Brutzage. Mhm. Das heißt, wir haben das nach unten gekehrt, damit die unten weitermachen. Und oben ist die Brut ausgelaufen und dort wird jetzt dann Honig eingelagert. So. Aber wo war dann die Königin? Da war keine Königin. Das war dem anderen dann. Ach, das war dem anderen. Jetzt habe ich zwei Geschichten kombiniert. Ganz wichtig in der Imkerei ist eine Aufschreibung. Exakte, ja. Einfach. Ja, genau. Ja. Genau, eben, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man merkt es nicht. Ja. Also ich habe oft, wenn ich dann zu faul bin, das ist, also es wird ja jedes Königin hat ihre Abstammungskarte, die sage ich mal ihren Pass. Wenn man glaubt, man merkt es. Ich denke mir, das merke ich mir sicher, dass, und wenn ich mir auch beim Riegel hinten ein Zeichen mache, ich weiß nächstes Mal nicht mehr, was das Zeichen war, was ich damit sagen will. Es sei denn, es ist ganz markant. Zeichen, genau. Ein Mikrofon, finde ich, wär praktisch, dass man das reinspricht, was man da macht und tut. Und dann ja. Sekretariat schreibt es dann ab und setzt es dann in Form. Ja, und dann mit dem bickerten Handschuh und mit dem Schobermeißel ankommen. Schobermeißel? Ah, okay. Ich hätte noch eine Frage, Frau Singer. Warum sind Bienen auch oft so eine politische Geschichte? Man kriegt es in den Medien immer mit, also sie sind ein Sympathieträger und wenn sie sterben, besonders. Also es ist aber so ein bisschen, es sterben viele Tiere, ja. Aber es ist ein bisschen so mehr, mein Gefühl wäre, es sind so Interessensgruppen, die dann gegeneinander geraten. Und mit der Landwirtschaft ist es irgendwie klar, wenn man den Bohrrüsselkäfer oder wie er heißt, aus der Maisgeschichte heraushalten muss, dann geht das auf Kosten der Bienen. Und ist das dass das eine Schlangengrube ist? Deswegen? Ich muss jetzt ein bisschen also wir haben 2004 wurde die Plattform Imkerinnen in Österreich gegründet. Ja. Und 2006 war dann diese große Schlagzeile Bienen-Aids in den USA. Aha. Und ich habe mich dann, wir haben uns dann, die Bienenfreunde, das ist der Herr Magister Haselsteiner und Plattform Imkerinnen, wir haben uns zusammengetan und gesagt, weißt du was, jetzt machen wir diese Negativschlagzeile zu einer positiven und machen endlich PR für die Bienen. Ja. Es ist höchste Zeit. Und wir haben damals mit unseren Aktionen gestartet. Wir haben zum Beispiel gemacht Bienen-Silvester, der Jahreswechsel im Bienenjahr. Das war unsere erste ganz große Veranstaltung, wobei wir gesagt haben, wir wollen proaktive, positive Öffentlichkeitsarbeit machen, denn wir müssen die Menschen sensibilisieren, weil nur dann werden sie erkennen, aha, da ist doch etwas vielleicht im Schieben. Wir haben das sehr konsequent durchgezogen. Also eine unserer größten Aktionen war dann natürlich die Bienen auf der Wiener Staatsoper 2010. Ja, Bienen-Silvester ist immer die Auftaktveranstaltung für ein Jahresthema. Wir haben begonnen mit dem Jahr der Biene. Jetzt weiß ich nicht auswendig alle, aber ich hoffe, sie stimmen. Dann Jahr der Bestäubung, dann Jahr der Biodiversität, das war dann eben dieser Stock auf der Staatsoper, der Nachhaltigkeit, der Bienengesundheit, heuer haben wir das Jahr der Bienenbotanik. Und es werden dann immer in diesem Jahr Veranstaltungen gemacht, schwerpunktmäßig auf dieses Thema bezogen. Von wem? Von uns, Plattform Imkerinnen Österreich und Bienenfreunde. Und wir da muss man eine Frau sein? Um da. Nein, ein Mann. Die Bienenfreunde, wir sind durchgegendert. Ach so. Die Bienenfreunde sind die männliche Version der Plattform Ingrid. Alles klar, okay. Also ich werde heute noch den Bienenfreunden beitreten. Und Ingrid auch zu den Imkerinnen. Auch eine Interessensgemeinschaft. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag, es gibt gar nichts bei uns. Mhm. Nein, uns war es ganz wichtig, dass wir einfach Aktionen machen. Ich sage immer, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Bienen zu schärfen und natürlich im Hintergrund auch die Produkte aus den Bienen voll geschmackhaft zu machen. Also das ist schon gekoppelt. Weil auch Wissen natürlich das Produkt stärkt. Genau. Ist zwar in Österreich eine einmalige Situation, die gibt es sonst fast nirgends auf der Welt oder im wirtschaftlichen Bereich. Wir können nur 50% des Eigenbedarfs an Honig decken und trotzdem sind wir nicht in der Lage, das Produkt wertentsprechend an den Mann und an die Frau zu bringen. Warum? Das hängt mit der Kleinstrukturiertheit zusammen. Wir haben hauptsächlich Hobby-Imker. Jetzt für welches Hobby kriege ich Geld? Ob ich Squash spielen gehe oder Tennis spielen gehe, ich muss überall bezahlen. Ja? In der Imkerei mache ich etwas für meine Psyche, Bienen sind Psychohygiene. Ich beschäftige mich mit der Natur und habe noch dazu ein Produkt, das ich dann verkaufen kann. Aber Qualität definiert sich über den Preis und was natürlich nichts kostet, ist nichts wert. Und deswegen haben wir Honig eigentlich nicht wertentsprechend verkauft wird. Das ist das große Problem. Weil, und das ist einer der versuchten Gründe, es so ein Überangebot an Süßstoffen gibt und es gar nicht möglich ist, mehr Geld für süßes Zeug zu kriegen. Sei es noch so gut und gesund. Ja, nein, Honig steht auf einem anderen Level. Das ist zum Beispiel auch sehr viel Aufklärungsarbeit, dass ich einfach sage, also Zucker ist das eine und Zucker ist ja krankmachend, das ist ein denaturiertes Nahrungsmittel. Honig ist ja wirklich quasi ein vorverdautes Nahrungsmittel. Die Hackeln, die sind jetzt dumm. Ja, ja. Und der Körper braucht nichts mehr arbeiten. Mhm. Und da haben wir gerade so den Trend, jetzt gesundes Nahrungsmittel, wo ich gesagt habe, wo die Frauen hinfinden, weil die Frauen natürlich immer noch die Versorger der Familie sind, ne? Dass man nachdenkt und es ist schon so ein Zurückdenken und was ist eigentlich und was habe ich im Nahbereich. Ne? Und ja, der Regionalität haben wir auch gehabt zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das glaube ich nicht, das hängt mit dem nicht zusammen, dass es so viel Süßes gibt. Also wir haben immer relativ hochpreisig jetzt unseren Honig und haben noch nie Absatzprobleme gehabt mit Honig. Also gut, da haben die Ötter auch wieder was Tolles gemacht zum Beispiel. Vor 40 Jahren wurde schon Ötscher Honig markenrechtlich geschützt. Mhm. Da haben alle gesagt, gestörter Imker, wie kann man Honig markenrechtlich schützen lassen? Ne? Wir haben noch nie Absatzprobleme gehabt. Ötscher Honig, das Besondere war natürlich immer, dass es ein Ganzjahreshonig ist. Dass es nicht ein Sortenhonig ist, ne, sondern eben ein Honig vom ganzen Jahr. Abspeckgitter muss ich noch dazu sagen. Fällt mir gut jetzt ein. Ja, bitte unbedingt. Weil ich natürlich, wenn ich einen Ganzjahreshonig ernte, wir arbeiten ohne Abspeckgitter. Das heißt, wenn wir im Juli den Honig abnehmen oder im August, dann ist sowieso schon der Zenit der Eierablage der Königin erreicht, also überschritten, ne, weil bis Sommersonnenwende sagt man, geht das. Und dann drückt der Honig die Brut hinunter. Ich habe gar nicht mehr so viel Brut drinnen. Und ich habe ein Ganzjahresprodukt. Wenn ich jetzt Sortenhonig ernten will, Akazie oder was weiß ich, Sonnenblume oder was, dann muss ich natürlich mit Abspeckgitter arbeiten, weil sonst habe ich ja Brut drinnen und kann die Waben nicht schleudern. Für mich ist allerdings das Abspeckgitter so quasi so ein einschnürendes Korsett, sage ich immer, weil die Biene immer die Tendenz hat, sich nach oben zu entwickeln. Und wenn da jetzt eine Barriere ist, dann ist es eigentlich entgegen der Biologie der Natur der Biene. Ja? Aber da muss man eben abwiegen, was will ich. Will ich Sortenhonig, dann muss ich den Honig sofort nach der jeweiligen Tracht rausnehmen und muss natürlich auch öfter reinschauen, weil dieses Korsett bewirkt natürlich auch, dass die Bienen sich eingeengt fühlen und dass sie eher dazu neigen zu schwärmen, weil sie haben ja da oben was, das ist nicht natürlich, ne? Und jetzt kann sein, dass die Königin sagt, na halbe, ich möchte viel mehr Eier legen, ich kann nicht mehr, dann setzen sie Waisenlapferl ab und dann können sie schwärmen. Da geht immer eines ins andere. Das wäre ja auch eine Empfehlung für uns, weil wir brauchen keinen Sortenhonig. Also ich meine Honig, Ganzjahreshonig aus dem Belvedere. Ich habe mir überhaupt gerade überlegt, wieso ich nicht meinen Job an den Nagel hänge und das einmal wirklich gründlich mache. Ja? Welche Jobs würden denn Sie sonst machen? Außer Imkerei wäre jetzt verboten. was wär Ihr nächstes? Pension. Okay. Nein. Und dann Bienen halten. Nein, Pension. Ja, nein. Nein, Ich muss sagen, ich habe das riesige Glück, wenn sie die Maslow-Pyramide kehren. Also ja. Die kennen, also ja. Ich wäre so Bedürfnisbefriedigung im Bereich der Selbstverwirklichung. Ich kann, auch wenn mir die Hände manchmal lang sind und die Tage sind mir zu kurz, 25 Stunden, und jetzt ist so die Zeit, wo alles eine Katastrophe ist in Wirklichkeit und alles sollte gleichzeitig sein, aber es ist das, was ich gerne mache. Okay. Ich würde sonst nichts machen, glaube ich. Ich werde gar nichts mit dem machen. Worunter ich ein bisschen leide, das ist, ich bin auch über 50 und ich sehe nicht so gut wie er, wenn ich reinschaue. Okay. Das macht mich total unlocker. Brille mit aufsetzen. Dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Brille aufsetzen. So, ich habe jetzt eine Lupe bestellt. Ja, ich habe plötzlich gemerkt, wie ich dann dort stehe, also von der Ausbildung in die Realität. Ja. Ich mir dachte, Hilfe. Nein, Mord und Honey haben Sie sicher gesehen. Ja. Die Imhoff-Geschichte ist ja auch so eine eigene Geschichte. Ich habe es nicht gesehen, weil mich so Sachen, wo so viel Aufruhr drumherum ist, nicht interessiert. Ich habe mir so absichtlich, ich habe es nicht angeschaut, ich habe es nicht gesehen. Die Ingrid hat es gesehen, ich habe es nicht gesehen. Okay, die Imhoff-Geschichte ist auch so eine Geschichte, die erzähle ich jetzt auch, ist auch schon wurscht. Bienengespräch, ist auch schon wurscht. Nein, also der Herr Imhoff ist vor 5 Jahren sowas zu mir gekommen und gesagt, Frau Singer, wir drehen einen Film, Kontrast Amerika-Europa, und ich hätte gern, dass Sie den europäischen Raum abdecken, weil, was ich gerade gesagt habe, für mich Liebe zum Insekt, Produktproduktion. Sage ich auch immer. Sage ich noch sehr gern, machen wir natürlich. Wir haben dann Königinnenzucht, natürlich Schwerpunkt Königinnenzucht, wunderschöne Aufnahmen am Hinterötscher gemacht. Und zum Beispiel Königin rausfangen. Ja, und vor allem, er wollte im Verhältnis zu Amerika die Sanftmut. Also ein Markenzeichen unserer Biene ist die Sanftmut, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Weil ich weiß zwar, Bienenstich ist therapeutisch sinnvoll, aber mir tut es wahnsinnig weh. Und ich werde mich nie dran gewöhnen und ich werde einfach nicht gern gestochen. Ne? Gut, und wir haben wunderschöne Aufnahmen gemacht und zum Beispiel Königinnen rausfangen aus dem Begattungskasten. Haben Sie bei Herrn Schleining vielleicht auch gesehen, Begattungskasten, genau. Und ja, es hat 10 Mal haben wir es gemacht. Einmal der Ton nicht passt, einmal das Licht nicht und so weiter. Und beim 7. Mal sagt er, okay, Frau Singer, was denken Sie denn wirklich? Da sage ich, blödelt, mache ich nie mehr vor einer Kamera. Sage ich, na, was soll man denken, 60 Euro. Habe ich gesagt, aber das dürfen Sie nicht bringen, den Blödsinn, ist eh klar. Und er hat ja im Film nur gebracht, eine ganz kurze Sequenz, wo er Königin, wo wir rausfangen, und 60 Euro, und das ist es. Also er hat im Hinterkopf gehabt, Industrialisierung der Imkerei, so hat er es auch gebracht, guter Psychologe, ich bin eingepatscht. Und ja, wir haben uns natürlich, wir hatten dann, und es waren einige Aufnahmen, Kunstschwammversand, funktioniert nicht so. Kunstschwammversand, jetzt gibt es ihn überhaupt nicht mehr per Post, machen wir nicht mehr. Dieser Kilo Bienen mit einer Königin, das wird per Hand transportiert, wurde immer per Hand transportiert. Das heißt, der Kunde musste 25 bis 30 Euro zahlen, nur dass dieses Kastel von Hand transportiert wird. Weil die Königin ist so ein hochempfindliches, wir könnten keine Garantie übernehmen, wenn das herumgeschupft wird. Ne? Er hat dann irgendwann gesagt, Frau Singer, ich hätte gern ein Kastel zur Nachbearbeitung. Denkst du nichts? Denkst du, okay, film mein Mann, der wird das nachbearbeiten müssen. Er hat ein Kastel genommen und ist mit dem zur Post-Sortieranlage gegangen, und das sind dann die Aufnahmen, wo das so weggeschnalzt wird, das Kunstschwammkistel, da reißt sie ja. Ne? Gut, also ich habe dann schon gehört vor der Aufführung im Kino einige Sachen, haben mir gedacht, jetzt möchte ich ihn sehen, weil ich wurde zu keiner Voraufführung eingeladen, zu nichts. Und habe in Imhoff hab gesagt, Herr Imhoff, so, und jetzt möchte ich den Film sehen, sonst mache ich in der Vorderpremiere so einen Skandal. Und wir haben dann eine Privatvorführung gehabt im Votivkino, ganz wie alleine, Familie drinnen gesessen. Da sitzt dort und du merkst so, wie die Wut im Bauch immer mehr wird. Wie das eigentlich, was abgemacht war, ganz anders kommt. Und da haben wir gesagt, Familienrat, was machen wir jetzt? Ne? Was machen wir? Klagen wir berufsschädigend oder irgendwas? Ne? Da haben wir gesagt, wir machen gar nichts. Und das war eine neue Erfahrung für mich. Es ist so wurscht, was gezeigt wird an Bildern. Wir leben in einer so schnelllebigen, kurzlebigen Zeit. Also wir haben Aufträge gehabt wie noch nie im Leben und von Ländern, die wir vorher nicht kannten, dass die überhaupt existieren. Also das heißt, ja, das war eine neue Erfahrung für mich, eine psychologisch neue Erfahrung. Aber die man sich so nicht wünschen würde. Die man sich so nicht wünschen würde, ja. Es hat dann aber dann offene Briefe gegeben von mir an alle Redaktionen. Das wurde so zur Kenntnis genommen und ja, wir leben damit und es belastet uns nicht wirklich. Wir haben keine, ja, ich meine, das Schöne an dem Ganzen ist, ich habe natürlich einen Rechtsstreit, weil wir hatten keine Gage verlangt. Ich habe gesagt, ich möchte jede Filmsekunde, die bei uns gedreht wird. Ja, die kriege ich natürlich jetzt. Ich meine, ich habe es im Vertrag drin und ich werde sie irgendwann kriegen, wenn die Filme nicht vorher sterben. finden oder zugrunde gehen. Aber weil ich gesagt habe, ich will keine Gage, sondern wir machen das, okay, wir machen es, aber ich möchte jede Filmsekunde. Aber jetzt von meiner Seite, ich mache ja auch Radiosendungen und okay. Es ist keine Kunst, ein Ding zu drehen. Ja. Man kann jeden Interviewpartner so präsentieren, dass er wie echt will, ja. Schlecht wegkommt. Ja, ja. Das kann man nicht oft machen, sagen wir mal so, weil das fliegt dann irgendwann auf. Dass man so ein Typ ist. Und es kommt auch auf die Themen an. Und mich würde aber interessieren, warum, und man macht das üblicherweise auch nicht. Mhm. Ja? Also wenn irgendein Interviewpartner sowas macht, was für ihn schlecht wäre, würde man das nicht nehmen, weil das würde auch das Publikum nicht gut finden. Mhm. Die Frage ist, warum ist es bei den Bienen so eine heiße Geschichte, dass praktisch dass das so auffliegt? Ja. Wie kommt es überhaupt? Warum ist das so? Das war unser Ausgang eigentlich. Ja. Die Biene ist ja grundsätzlich positiv besetzt, selbst für Veganer. Ne? Also und für die Raiffeisenkasse Sumsi. Für die Raiffeisenkasse sowieso, ja. Fleißig, passt als Bienenschwarm, Demokratie und. Ja, ja. Ja, und, ja genau. Mhm. Ja, und wir haben damals begonnen, das Bienenthema laut zu machen. Das hat sich seit 2006 also kontinuierlich mehr entwickelt. Vorher hast du nichts gehört über Bienen und jetzt hast du jede Woche irgendeine Meldung über Bienen, ne? Das ist das Positive. Ja. Die Biene wurde natürlich dann in die Politik hineingezogen, weil es ist ganz klar, also Plattform Imker, zum Beispiel jetzt also von der Plattform Imkerin in Österreich, man ist sehr schnell draufgekommen, aha, da ist noch ein Frauenpotenzial, das noch nicht politisch genutzt wurde. Ich habe aber gesagt, absolut, ich gehe weder zu der einen noch zur anderen Partei. Die Plattform Imkerin in Österreich bleibt farblos. Ich habe von niemandem eine Förderung genommen, ließ mich von niemandem unterstützen, habe gesagt, wir bleiben so, wie wir sind und ich lasse mich weder zensurieren noch sonst was, ich bin selbst Entscheidungsträger dieser Sache. Oder wir Imkerinnen sind es oder wie es halt funktioniert. Das Gleiche war bei unseren Aktionen. Damals zum Beispiel auf der Staatsoper war ja das so, dass wir gesagt haben, okay, das ist Bienen waren ursprünglich, es war das Jahr der Biodiversität von der UNO ausgerufen, Bienen waren ursprüngllich nicht drinnen vorgesehen. Da haben wir gesagt, Biodiversität ohne Bienen bei 80% der Bestäubung, die die Biene leistet, ist eigentlich widersinnig, ist eigentlich unsinnig, ist Unsinn. Und wir haben dann gesagt, okay, unser Beitrag zum Jahr der Biodiversität ist dieser Bienenstock auf der Staatsoper. Das wurde damals installiert, das hat dann auch diesen Hype urbanes Imkern ausgelöst. Und jetzt kommt eines, ich muss natürlich schauen, dass ich diesen positiven Effekt der Biene nicht durch kurzlebige wirtschaftliche Interessen ins Negative umkehre. Und da haben wir momentan eine ziemliche Gratwanderung, ne? Ob das jetzt Rente-Bie ist oder jeder hupft auf das Bienenthema auf. Und da ist nicht alles positiv in der Sache. Und die Biene ist natürlich, dadurch, dass sie positiv besetzt ist, kann sie natürlich auch wen zu Fall bringen, wenn ich mich mit diesem positiven Image nicht wirklich identifiziere und wenn ich das nicht so rüberbringe, dass ich das wirklich von Herzen so meine, ne? Und auch natürlich, wenn Sie sagen, eben Ötscher Honig als Marke, immer wenn eine Marke praktisch auch vertreten wird, ist es natürlich eine wirtschaftliche Geschichte. Einerseits, aber andererseits eben eine Präsenzgeschichte. Und das ist halt in der Person der Imkerin oder des Imkers einfach ganz nahe beisammen. Und wenn dann noch zusätzlich politische Geschichten dazugekommen und Interessensgeschichten oder auch Entschädigungen für Völker, die sterben, weil sie eben vergiftet worden sind mit Pestizide, und sie das alles um die Person des Imkers dreht, beziehungsweise um seine Interessensvertreter, dann wird die nötige Hitze da schneller mal erreicht. Ja, ja, ja, so. Grundsätzlich kann ich jedes Thema politisch nützen. Und es ist so, ich sage immer so, wie jede Rechtssache so oder so gedreht werden kann. Das Recht kannst du so oder so extensiv oder sehr eng auslegen. Genauso ist es in allen Bereichen. Aber es gibt nur wenige Themen, die eben auch wirklich so viel Emotionen auch das mit ist klar. Die Biene und Schusswaffen in Amerika fällt mir als nächstes ein, ja? Von der Intensität. Und vielleicht homosexuelle Kirche, also nein, so in der Kategorie. Also ich sage mal ganz praktisch, das hat ja was mit Ernährung zu tun, oder? Und wenn du an die Bestäubungsleistung eben denkst, der Biene, ja? Also das ist ja so eng verwebt und das würden wir ja gerne in unserer Welt ausblenden manchmal, weil wir glauben, es wächst alles im Supermarkt, oder? Ja. Also das heißt, es ist ja eigentlich diese Sensibilisierung des Konsumenten, der Konsumentin, des Bürgers, der Bürgerin, die ja vielleicht auch zu ihren Stadtvätern gehen könnte und sagen kann, wieso holst ihr also ab oder wieso baut ihr an oder? Und auch kombiniert mit diesem Einstein-Zitat, wenn es die Bienen nicht mehr gibt, dann seid ihr in 2 Jahren alle tot und so weiter. Vier. Aber da geht es ja ans Eingemachte. Ja. Ja. Also so gesehen haben wir da wenig Humor. Ja. Was eh nur gut ist, oder? Also da bin ich mir nicht sicher bei diesem Einstein-Zitat, ob das gut ist oder eigentlich ein Blödsinn. Nein, dass man humorlos ist, das find ich finde das in dem Zusammenhang schon gut, weil, also wenn es darum geht, dass das Gift ausgestreut wird. Muss oder man Sachen anbauen, oder? Ja, für mich sind die Menschen grundsätzlich nicht die intelligente Spezies, weil es gibt kaum einen, der sich seine Grundlage selber entzieht und kaputt macht. Ich meine, das würde kein Tier machen, instinktbedingt schon nicht. Das ist einfach so, ne? Ich meine, das klingt sehr hart, aber ich meine, und wir leben natürlich in einem Raum, ich sage immer über drüber. Wir müssen über unsere Grundbedürfnisse, das haben wir alle befriedigt. Ja? Mhm. Also wir müssen nicht nachdenken, was essen wir, wo schlafen wir oder sonstiges. Wir denken darüber nach, ist sie ein Fleischknödel oder ist sie ein Germknödel, ne? Also und ist das jetzt richtig zubereitet? Ist das bio zubereitet und ist der Mohn aus dem Waldviertel oder sonst woher? Ne? Also wir haben schon Gedankengänge, die sind fern von dem, was eigentlich Überlebensstrategie ist. Ja. Und haben Sie sich je überlegt, Wildbau auch irgendwo zu probieren? Ist das irgendwann einmal in der Zeit? Das fällt unter wirtschaftliche Interessen bei mir jetzt, was ich gesagt habe, man nutzt die Biene für wirtschaftliche Interessen. Es ist sehr bienenfreundlich, wie wir arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie einen Wildbaustock schon gesehen haben. Wir haben das als PR-Aktionen auch gemacht, auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Das ist wunderschön zu sehen, wie die Bienen das bauen. Dann kommt aber der Zeitpunkt, wo du Honig ernten solltest oder die Behausung ist zu klein und die Bienen schwärmen, ja. Wie ernten sie Honig? Wie in Nepal, das haben sie gesehen, wie die Honig ernten. Also werden die großen Waben runtergeschnitten von der Riesenhonigbiene. Da gatscht Brut, Honig, alles zusammen. Weiß ich jetzt nicht, wie bienenfreundlich das ist, ob ich das Insekt da wirklich schätze. Ich töte die Babys, wenn ich es jetzt beinhart sage. Maden sind hochwertiges Eiweiß, kann ich auch essen, aber ob das jetzt ideal ist? Also ich möchte sehen, wer bei uns einen gequetschten Honig mit Maden möchte. Ja. Bei unseren Hygienevorschriften. Ja. Also ich kann natürlich, die Bearbeitung des Bienenvolkes ist im Wildbau nicht möglich. Mhm. Oder nicht so möglich. Ich kann nicht sagen, ich will die Bienen nur wild halten, sie sollen schwärmen. Nur ist da auch zu bedenken, auch diese wild im Baumstamm lebenden Bienen, bei uns jetzt im Garten gehalten oder in der Bienenkiste oder wie immer auch, da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch die haben Varroa. Wann die Bienen jetzt, wenn ich sie jetzt einfach leben lasse, werden sie auch das Haus verlassen, aber sie werden die Varroa mittragen. Sie werden irgendwann an der Varroa zugrunde gehen oder sie werden andere reinfizieren. Und da muss ich mich fragen, ist das jetzt bienenfreundlich? Ist das okay? Also es gibt sehr viel Für und Wider in diesem Thema. Ja? Wildbau ist für mich ist schön zum Anschauen, einmal das zu sehen, was die Bienen leisten können. Es ist auch, man kann das auch beobachten, wenn ich in ein Rähmchen einen Anfangsstreifen nur nehme, dann habe ich ja auch reinen Naturbau. Aber ich habe die Möglichkeit, dass ich die Waben, wenn die Bienen das nicht zufällig zusammenbauen, weil natürlich bauen sie dann nicht so schön, wenn ich nur einen Anfangsstreifen habe, ne? Kann ich das beobachten und habe ganz rein geschwitztes Wachs von den Bienen, ohne Vorgabe. Aber ich kann das Rähmchen rausnehmen, ohne dass ich Bienen gatsch, ohne dass ich irgendeine Sauerei verursache. Weil für die Bienen ist das natürlich auch Stress. Das ist so wie die Gefahr der Jungimker. Natürlich, wenn ich ein neues Tier habe, möchte ich natürlich möglichst viel erfahren. Das heißt, ich schaue jedes Wochenende, wenn ich frei habe, schaue ich in meinen Bienenstock rein. Aber jede Störung des Organismus Bienen, da brauchen die Bienen eine Woche, bis sie wieder ihre Harmonie herstellen. Und dann ist eh schon wieder der Samstag, dann schaue ich schon wieder hin. Mhm. Da muss ich halt abwägen. Ich glaube, das sagt der Albert Schittenhelm, einen Bienenstock zum Ausschauen und die anderen zwei in Ruhe lassen. Also das ist eigentlich auch das, was ich sage. Und diese Kippkontrolle zur Schwarmkontrolle, ob da Weißelzellen drunten sind, ist das auch stören schon? Das kommt, also ich kontrolliere nicht auf Schwarmzellen. Kontrollieren Sie nicht? Nein. Okay. In unserem Betrieb, die paar Königinnen, also die paar Völker, die schwärmen, die vernachlässige. Ich sage jetzt mal, wenn es 5 sind im Jahr, ist es okay. Die soll sich irgendwer holen, ich fange auch keinen Schwarm an. Sie machen es von der Königin her? Ich mache es von der Königin her, genau. Die Königin ist so selektioniert, dass wenn der Imker oder die Imkerin alles richtig macht, wärmt das Bienenvolk. Und mit dieser, was Sie gesagt haben, diese Erweiterung rechtzeitig. Genau. Wenn Sie, ich kann natürlich auch die beste Königin zum Schwärmen bringen, wenn ihr keinen Platz gibt. Also das muss sie einfach dann. Ne? Wildbau, Naturbau ist nämlich ein Unterschied. Also wir haben ja in der Jumbo-Sage einen Naturbau mit Anfangsstreifen. Ja. Wildbau ist es nicht. Ja. Also Wildbau ist wirklich ganz, dass die Biene so baut, wie das, sie was möchte. Was der Albert am Dachboden uns gezeigt hat. Kannst du dich erinnern an die Fotos? Das ja. mir jetzt. Also er hat einen Bienenschwarm nicht mehr an mit... Am Dachboden gehabt, ja. Aber er ist eh nicht mehr durch. Er ist erfroren. Ja. Ich hätte so das Gefühl, wir haben jetzt eine Schleife gedreht. Um Sie herum, Frau Singer. Ist das eine Bienenverletzung? Also das ist ein Magazin, das mir gestern auf die Hand gefallen ist mit dem Turnier. Es ist aber nichts Schlimmes. Ja. Die Belegstelle. Die Belegstelle. Ja. Da kommen Imker zu Ihnen? Nein. Belegstelle Oetsch ist eine reine Privatbelegstelle. Zu uns kommt kein Imker. Aha. Die ist auch nicht öffentlich zugänglich. Aha. Das ist eine staatlich geschützte Privatbelegstelle. Verstehe. Ja. Das heißt, Sie kommen aber mit Ihren Drohnenvölkern, wie es heißt, ja. mit Ihren eigenen Drohnen, ja. dorthin und lassen die... Die stehen schon dort. Also die überwintern auch teilweise auf der Belegstelle. Okay. Nicht alle, aber die meisten. Die Belegstelle ist auf Eigengrund. Mhm. Also das ist ein staatlich geschütztes. Staatlich geschützt heißt, dass praktisch dass dieser Radius rundherum ist. Wo genau, man dürfen keine anderen Bienen sein, keine anderen Bienenvölker. Sonst könnte ich ja nicht sagen, dass Sie meine Drohnen mit den gewünschten Erbanlagen, die Königin begatten. Und dass Sie da die Lufthoheit haben, wie es der Herr Schleining nennt. Könnte man so sagen, ja. Okay, das heißt privat, das heißt, Sie können die Königinnenzucht auch wirklich dann privat an dieser Belegstelle, weil das geht immer Hand in Hand. Belegstelle heißt immer auch Königin. Ja, Belegstelle, es ist auch eine Belegstelle muss für die Königinnenzucht benutzt werden. Genau. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Das wäre es eigentlich. Aber sollten wir da noch was fragen bei der Belegstelle? Weil mit Herrn Schleining habe ich gestern eben relativ viel eben von der Ablauftechnik her. Ich glaube, das haben wir ganz gut mitgekriegt. Vielleicht haben wir unterschiedliche Meinungen. Ja, das. Richtig. Aber wo gäbe es da unterschiedliche Meinungen? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Herr Schleining gesagt hat. Na, so normale Abläufe, hätte ich jetzt einmal gesagt. Was ist der normale Ablauf? Können Sie mir das wiedergeben? Wow. Naja, dass man mit der Königin in einem Kästchen kommt und dort sie fliegen lässt 10 Tage und die Drohnen, die dort eben da sind, sind eben diese reinrassigen Drohnen, die eben eine gemeinsame Mutter haben, die eben gezüchtet ist und dann funkt's und dann nimmt man seine Königin wieder mit nach Hause und kann sich sicher sein, dass man reinrassige, befruchtete Königin hat, die dann eben Bienen macht mit diesen Zuchtkriterien. Das war interessant, dass man praktisch, was heißt reinrassig, man hat diese drei, wie heißt die Flügelvermessung dazu genommen? Kubitalindex, genau. Da hat dann der Herr Schleining gesagt, da hat man dann 3/4 seiner Königin hat er einfach weggeben müssen, weil die das nicht erfüllt haben, aber mit den restlichen haben sie dann weitergemacht und aufgebaut. So, das ist doch jetzt international, ist das jetzt? Gibt es da schon was zum Reden? Würde ich nicht so, das ist Herr Schleinings Methode. Nein, zum Beispiel, also ich habe Ihnen gesagt, an der Biene orientieren. Ganz wichtig ist die Genvielfalt, sonst werde ich ja eng. Ja? Zum Beispiel, wir haben Vatervölker von unterschiedlichsten Müttern. Ich sage immer, die Vielzahl und die Vielfalt, das ist das Entscheidende. Der Vatervölker garantiert, dass die in der Natur gegebene, ich sage mal, Genkombinationsmöglichkeit gegeben bleibt. Das ist ganz entscheidend. Nicht von einer Mutter, sondern von vielen Müttern. Ja, ganz, ganz wichtig. Weil sonst habe ich ja nur an, also praktisch alle Vatervölker haben dieselben Erbanlagen. Ich habe viele Erbanlagen. Ich muss ja schauen, dass ich möglichst nahe in der Natur bin. Die Königin paart sich nicht mit irgendwelchen. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Auslese. Also bei uns, ich sage es jetzt mal, wie es bei uns ist in der Königinnenzucht. Wir haben ungefähr 500 Betriebsvölker und 10 Völker werden als Zuchtvölker ausgewählt. Das sind 2% der Gesamtvölkerzahl. Das heißt, bis eine Königin als Zuchtmutter, also als Mutter für alle Jungköniginnen, die gezüchtet werden, ausgesucht werden, hat sie irrsinnig viele Stadien zu durchlaufen. Wir ziehen von 5-jährigen Zuchtmüttern nach. Das heißt, die Königin ist 5 Jahre alt. Darum habe ich jetzt gesagt, 2010, 2015, stimmt. Wir haben jetzt blaue Zuchtmütter. Das heißt, die Königin muss grundsätzlich bei uns in allen Kriterien entsprechen. Das ist das mit der Aufschreibung, was ich noch gesagt habe. Da gibt es, ich meine, der erste Indikator für die Leistungsfähigkeit ist der Honigertrag. Ne? Wenn der Honigertrag stimmend als anderes, ein Volk, das nicht widerstandsfähig ist gegen Krankheiten, das schwärmt oder sonst was, wird nie in der Honigleistung passen. Dann Sanftmut ist mir ganz, ganz wichtig. Wobei ich bei Sanftmut, also gibt es zum Beispiel bei mir auch keine Unterscheidungen, 1, 2, 3, 4, 5, entweder sticht es oder sticht es nicht. Also sticht es nur 3, weiß ich nicht, was das ist. Ja. Also bei mir gibt es Stechen oder nicht Stechen. Ja. Und wenn sticht, wird es bei mir umgeweiselt, weil ich werde nicht gern gestochen. Das ist mal das Erste. Dann ganz, ganz wichtig, Propolis, Propolis-Verwendung, das korreliert mit dem Putztrieb der Bienen, weil Propolis-Sammler sind einfach gesünder. Und ich sage immer, Propolis wegzuzüchten ist Imker oder Imkerinnen freundlich, weil ich keine dreckigen Hände kriege, aber nicht bienenfreundlich. Wir verwenden Propolis als eine... Tut mir so leid. Die Frau reißt sie mal. Wir verwenden Propolis als natürliches Antibiotikum und im Bienenstock, wo 60.000 Wesen oder 70.000 oder 80.000 leben, bei 35 Grad 70% Luftfeuchtigkeit, das heißt idealer Nährboden für Pilze, Bakterien und Viren, dann nehmen wir das Propolis weg. Das, was eben das ist, was die Bienen gesund hält. Stabilisiert, ne? Ja. Genau. Dann Langlebigkeit der Königin, das ist auch ganz entscheidend, fünfjährige Zuchtmutter. Das heißt, da muss die Volksharmonie stimmen. Und damit eine Königin langjährig ist, es ist ja nicht damit getan, dass eine Königin herangezogen wird, sondern es müssen die Aufzuchtkriterien passen. Das ist ja nicht einfach ein Weißelzahn auszubrochen, sondern es muss alles passen von dem Umfeld, dass die in ein Kasterl kommt, in so ein kleines Kasterl. Das muss so optimal sein, dass die Bienen sich freuen, die Königin, dass die bis zur Geschlechtsreife wieder bestens gepflegt wird. Ne? Und es ist auch so, wenn die, zum Beispiel bei uns schlüpft die Königin immer im Beisein von Bienen. Ich sage dazu sanfte Geburt. Weil die Eltern haben 1967 das erste Mal gefilmt, weltweit das erste Mal, da hat es auch viele Goldmedaillen gegeben, privat damals mit solchen Kameras, wissen Sie, hat es ja keine Wärmetechnik, nichts gegeben, Leben und Sterben einer Bienenkönigin. Und da wurde das erste Mal die Begattung in der Luft gefilmt, weltweit, das hat es vorher noch nie gegeben. Das heißt, es muss alles für die Königin stimmen von der Aufzucht und dann, wenn sie auf der Belegstelle ist, da müssen die Vatervölker passen. Und Vatervölker, da haben wir jetzt auch unterschiedliche Ansichten, sind für mich Völker mit 50.000 Bienen aufwärts, weil 10% der Brut ist immer Drohnenbrut in einem Bienenstock. Weiß ich, wie viele Drohnen sind, 5.000 drinnen. Und die haben Sonderregeln, das heißt, Futterstrom darf nie abbrechen. Ne? Die werden immer gehätschelt und gepflegt, weil nur wenn die Drohnen ist auch auf Honigwarm spazieren gehen, sind sie potent und willig, das sind mir die Königinnen auch begatten natürlich. Ne? Und dann gibt es, zum Beispiel lehne ich ab, so das Zuhängen von Drohnenwaben in Vatervölker. Ist ein naturwidriger Eingriff. Also das stört auf jeden Fall die Harmonie des Bienenvolks und passt einfach dann nicht mehr. Ne? Oder manche entweiseln die Vatervölker, damit sie länger die Drohnen haben. Für mich auch nicht möglich, akzeptiere ich auch nicht. Weil wenn ich die Vatervölker gut betreue, ja, das heißt, Futterstrom reißt nie ab, Drohnen gehen auf Waben spazieren, es fühlen sich alle wohl, ja, und ich rede von 1100 Meter, dort müssen sie sich wohlfühlen, wir haben Schnee oft im Juli, also so ist es nicht. Dann bleiben die Drohnen auch bis zur Vorzeit der Drohnenschlacht von mir aus, also da sind sie im August auch noch vital und potent. Ne? Also da sind eben viele Faktoren, die beachtet werden müssen in der Königinnenzucht, weil wir sind zum Beispiel eine der wenigen, die Königinnen verkaufen mit Qualitätsgarantie. Das heißt, der Imker oder die Imkerin muss mit der Königin zufrieden sein. Überleben muss natürlich, also wenn es tötet, übernehme ich keine Garantie. Das heißt, zufrieden, sie muss so sein, wie er sich das vorgestellt hat. Da klicke ich jetzt aus die ganzen Dinge, die ein Imker oder eine Imkerin falsch machen kann. Ja. Wenn die Königin nicht zufrieden, wenn er mit der nicht zufrieden ist, kann er sie zurückschicken und er kriegt Ersatz. Inklusive mit dem, dass er was falsch machen, auch wird. Ja, er schickt mich zurück. Also wir kriegen im Jahr ungefähr, sage ich jetzt durchschnittlich, ich sage jetzt einmal 10 Königinnen zurück. Mhm. Die Königinnen kommen zurück und werden von mir in einem Kunstschwarm eingeweiselt, die möchte sehen, woran es liegt. Erstens mal kann natürlich was sein, die Begattung ist in der Luft, es kann ein Blindgänger dabei sein. Mann. Ja. Und danke, Frau Singer, danke. Drohnenbezogen. Ja, danke. Und, nein. Und von diesen 10 Königinnen sind 3 wirklich, da passt was nicht. Also entweder schlecht begattet worden oder sonst was. Bei den anderen 7 ja, ist es am Imker gelegen oder an der Imkerin. Ja. So, also das ist uns auch wurscht, weil die haben wir dann eh wieder als Volk, ne? Der kriegt halt seinen Ersatz, aber da weiß ich eben, woran es gelegen ist. Zum Beispiel, es kauft wer eine Königin und schaut jeden Tag ins Bienenvolk rein, weil er sich Zuchtstoff holt zum Umlaufen. Das ist natürlich eine Katastrophe, das macht ihm keine Königin mit. Ne? Also da gibt es viele Sachen, die man machen kann, dass sich das Bienenvolk nicht wirklich optimal wohlfühlt. Ich habe den Eindruck, es ist eine Kombination aus Logik, dass man die Logik eines Volkes versteht. Das Wichtigste. Und aus Weltbild. Wie sieht man seine Bienen oder die Bienen oder sagt man überhaupt seine Bienen? Was möchte man, dass Bienen sind? Wunderbare Wesen. Eben. Ja, ja. Na schon, also das ist schon eine Weltbildfrage. Ja, ich bin schon der Überzeugung, dass wir uns eigentlich glücklich schätzen können, dass wir mit den Bienen eine Symbiose eingehen dürfen, weil wir sind ja die Nutznießer der Bienen. Und es liegt auch an uns, dass die Bienen sich wohlfühlen und nur dann funktioniert es. Ne? Ich habe das Gefühl, das mit der sanften Geburt, das ist schon eine Frauengeschichte. Also das kann nur einer Imkerin einfallen. Warum sanfte Geburt? Das nenne ich so, weil die Königin schlupft im Beisein der Bienen. Und da bin ich jetzt erst weggegangen und man sieht, dass vor dem Schlupf schon die Bienen der Königin behilflich sind, dass das Füttern, ja, bevor die rauskommt, also gerade wenn es den Rüssel rausgibt. Und eine Königin, die so mit Bienen auf die Welt kommt, das ist die sanfte Geburt, die ist dann einfach selbstsicherer. Ja? Die hat nicht weniger Kämpfe mit den anderen Bienen und das bringt schon etwas. Eh so, ja. Was warte ich? Sie haben uns was mitgebracht, eine CD, Bipop. Ja. Team Tooltime, Stereo Summertime, Bienendisco, Honigpumpe heißen die Tracks, Happy Bee, Wildflowers, The Queen's Scream. Da hören wir das Tuten einer Königin. Sie haben ganz tolle Projekte, wir haben damals Aufnahmen gemacht mit hochempfindlichen Mikrofone in Begattungskasteln rein auf der Belegstelle, in Vatervölker rein, sie haben das tiefe Brummen der Drohnen. Es wurde auch abgedeckt, es wurde beim Herrn Haselsteiner gemacht, also die technischen Geräusche wie Honigschleuderungen, Deckelungsmaschine und so. Und das ist ganz toll aufbereitet worden von den Herren, also es war ein tolles Projekt. Für uns auch eine Neuerfahrung. Warum tutet die Königin noch einmal oder eine Königin, wenn Geschwister da sind? Ist praktisch die Markierung ihres Gebietes. So, die markiert einfach, sie sagt, hallo, ich bin Stutenbessen. Also jede Königin tutet? Grundsätzlich, wenn ja. Und jede Königin kann tuten, kann tuten. Tutet nicht jede. Aber wenn irgendwelche anderen in der Nähe sind, dann wird es schon noch. Ja, wenn alles passt. Ja. Also wir haben schon versucht, Aufnahmen zu machen. Da sind 100 Königinnen nebeneinander gelegen. Eigentlich hätte jede ihr Gebiet irgendwie markieren sollen oder abgrenzen sollen. Es hat aber die Temperatur oder irgendetwas nicht gepasst. Und wir sind mit dem Mikrofon da gestanden, wollten dieses Tuten aufnehmen, hat nicht geklappt. Dann sind wieder Tage, also da hast du eigentlich gar nichts vor und das ist wirklich ein absolutes hörbares Konzert, wirklich schön. Wo kriegt man die CD? Kann man die kaufen? Oder? Kann man kaufen, aber ich weiß da werden wir einen Link in die Shownotes geben, ja. Damit man dann einfach dort hinkommt. Am besten zum Herrn Diviak, also der, glaube ich, ist da mit dem Vertrieb auch beschäftigt. Super. Ingrid, haben wir noch was, was wir nach Hause tragen könnten durch Fragen? Oder machen wir die Bienenkiste zu? Ich bin sehr beeindruckt. Also, Inwiefern? Warum? Es ist tatsächlich anders, eine Imkerin zu hören. Und Sie sind meine erste Imkerin. Es ist atmosphärisch ganz anders, eine Imkerin zu hören. Also das hat mich einfach sprachlos gemacht, aber in einem ganz positiven Sinn. Weil ich habe wirklich das Gefühl, auch von der Ausbildung her, haben Männer gemacht. Ja? Da ist eine ganz andere... Das ist eine andere Art, über die Bienen zu sprechen. Ich weiß es nicht. Das hat sowas. Ich weiß es nicht. Ich bin noch dabei, das zu verarbeiten, weil da haben sie so viele Dinge gesagt, wo es so richtig so dann in meinem Kopf. Ja, das halt noch nach. Nein, ich habe keine. Ich glaube, vielleicht in einem Jahr wieder. Na gut. Dann ist, weil kein Ja und Nein ist, weil das immer so fließend ist. Ja, ja. Ja, lass, da war so viel von der Basis, so von, so, was sie so richtig gut angespürt hat. Also, ja. Danke. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Ja, und wir sind im dritten Teil der Bienengespräche angelangt bei unserem Korrespondentenbericht. Was ist los am Bienenstand draußen? Wir gehen nach Tirol. Ferdinand Schott ist Bergimker dort in der Nähe von Seefeld. Und er hat das Tuten einer Königin aufgenommen. Einen Link setzen wir in die Shownotes. Und wie sich das anhört, hören wir dann auch gleich in seinem Bericht. Also ich habe einen Schwarm gehabt letzte Woche und da ist die Altkönigin abgeschwärmt sozusagen und dann ist die erste junge Königin geschlüpft und die hat dann angefangen zu tuten und ist über die Wärme gegangen und hat die anderen Weißenzellen, die Königin, was nicht geschlüpft sind, die was gequakt haben, gesucht und nachher abgestochen. Die Konkurrenz ausgeschalten so zum Beispiel. Das Tuten, das hört man ganz gut im Video, das Quaken hört man leider nicht so gut. Das ist halt nur so ganz leise Geräusche. Und jetzt zum Beispiel, wenn die Altkönigin noch nicht abgeschwärmt ist und das Quaken hört, dann ist es sofort das Zeichen, so, jetzt schlüpfen sie gleich, jetzt schwärmen. Ja. Und war das schwierig aufzunehmen? Nein, das ist eigentlich schon, ich meine, ich habe nicht so oft Schwärme, Gott sei Dank, ja. Aber man hört relativ gut. Man öffnet das Bienenvolk und man hört schon ein eindeutiges Tuten. Ja. Und nachher sucht man halt die Wabe. Die Wabe mit der Königin drauf. Ja. Und nachher habe ich halt geschaut, dass es relativ ruhig ist, dann hat man die Königin, wo sie in der Nähe von der Weißenzelle kann man nicht richtig laut anfangen zu quaken und ist mir direkt vor die Kamera gelaufen. Deswegen hat man das so gut gesehen im Video. Ja, super, weil das Video ist wirklich sehens- oder vor allem immer hörenswert. Wir verlinken hin, also wer jetzt sich das anhören möchte oder anschauen möchte, zu deiner Seite, zu deiner Website. Du bist Imker, ja, gell? Also du bist du Hobby-Imker oder Berufsimker? Oder kann man es nicht genau sagen? Nein. Berufsimker noch nichts, aber die Tendenz geht dahin. Ja, ich möchte irgendwann einmal von der Imkerei leben können. Ja. Ja, ich habe jetzt momentan 80 Völker. Ich bin in Tirol. Über 2000 Meter, den wir eigentlich imkern. Hauptsache ist die Alpenrose. Ja. Der Alpenrosenhonig und ja. In der Gegend von Seefeld. Seefeld, ja, genau. In Tirol. Im Sommer stehen sie in Kütei, die Bienen. Ah, verstehe. Ja. Ja. Also sehr hoch. Ja, über 2000 Meter. Ja, da fährt es dann rauf. Ja, genau. Weil wir noch kurz gesagt haben, wie es bei uns mit den Krankheiten war. Ja. Ich meine, es war heuer sehr warmer Frühling. Ja. Warmer Winter. Es hat wenig geschneit. Wir haben maximal einen Meter Schnee gehabt, wo wir normal weit über 2 Meter haben. Und trotzdem haben wir eigentlich relativ gut ausgewintert, muss ich sagen, bei uns. Ja. Und keine größeren Schäden. Ja. Worauf ist das zurückzuführen? Glück oder Strategie? Beides. Es ist je nachdem. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man die Imker in der Region, dass man schaut, die Imker in der Umgebung, dass sie alle gleichzeitig behandeln und richtig behandeln. Und wenn nachher die anderen keine Varroa-Schwärme zu haben, dann haben schon mal den Druck weg. Ja. Und wenn man nachher selber natürlich die Varroa richtig behandelt hat und auch richtig schaut, dass keine mehr da ist, ich glaube, dann hat man eine gute Chance, um die Völker von der Varroa-Seite her gut zu überwintern. Und hat sie auch gut organisiert in der Umgebung? Ja, natürlich. Jeden Imker weiß ich genau. Das ist natürlich, die Imker in der Umgebung kennt man alle. Man muss ja wissen, wie es bei denen geht und dass man sofort Bescheid weiß, wenn irgendwas ist. Wir sprechen das auch ab mit der Tracht, sobald die Tracht irgendwo losgeht. Ja. Du, und wie schaut es jetzt bei dir bei den Ständen aus? Also bei uns in Wien, wir sind in Wien, jetzt fängt die Robinie, also die Akazie an zum Blühen, das riecht man wirklich. Und wie ist es bei dir gerade, bei euch gerade? Ja, bei uns, wir haben ja eigentlich kaum Robinie, nur ganz vereinzelt. Ja. Aber bei uns ist das natürlich viel weiter zurück. Wir haben jetzt vor 2 Wochen hat die Frühjahrs-Erika, die Schneeheide, bei uns aufgehört zu blühen. Das ist die beste Tracht im Frühjahr eigentlich. Ja. Und bei uns kommt jetzt gerade der Löwenzahn voll durch. Ah ja. Da sind wir jetzt ungefähr. Wir sind noch mindestens einen Monat hinten. Ja. Aber das holen wir schon wieder auf. Und warum machst du das gern? Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin dazu gekommen über meinen Imkerpaten, der war mein Chefkoch, da bin ich einmal mitgegangen. Da haben wir eine sehr erlebnisreiche Honigernte gehabt, sehr viele Stiche. Und das hat sich eingeprägt bei mir. Ja. Und das hat mir irgendwie, hat mir das nachher gefallen mit den Bienen. Dann habe ich da langsam angefangen, 2 Völker, 5 Völker, 10 Völker, 30, 50, 80, das hört nicht mehr auf. Ah, verstehe. Weil es einfach gut funktioniert hat und weil es Spaß gemacht hat. Kann man genug verkaufen? Ist das muss ich auch immer. Das habe ich für Anfänger ist es, glaube ich, wichtig. Also, dass die Anzahl der Völker immer so mit dem Verkauf auch Schritt halten kann. Ich glaube, beim Honigverkauf, da wird es nie ein Problem geben bei uns. Wir haben viel zu wenig Honig in Österreich. Viel zu wenig. Wir müssen viel zu viel importieren. Ja. Ich glaube, das gibt es nicht, dass man auf dem Honig sitzen bleibt. Man muss jetzt wirklich schon ein ganzer, entweder man hat jetzt einen eigenen Honig, mit jetzt zum Beispiel einem Buchweizenhonig oder so, den was die Leute nicht so kennen, was sie nicht so gerne essen. Ja. So was vielleicht, aber jeglichen anderen Honig kriegt man. Den verkauft man sicher. Das ist ja mal ein optimistisches Ende. Danke, Ferdinand, für diesen Bericht aus Tirol. Das war's für die Bienengespräche im Mai, Mitte Mai. Im nächsten Monat im Juni geht's dann um die Pestizide in der Landwirtschaft. Da hören wir uns dann die andere Seite einmal an, was die erzählt über den Einsatz von Insektenvertilgungsmitteln und Möglichkeiten für Alternativen. Details zur Sendung heute und alle Links in den Shownotes auf www.bienenpodcast.at auf der Website. Lothar Bodindorf verabschiedet sich. Tschüss. Thank you.